Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen! Die 9. und lang erwartete Folge Uncommon Taste ist endlich da. Endlich ist das Warten vorbei. Es hat sich aber doch gelohnt, muss ich sagen, denn diesmal gibt es nicht nur Belgien Joe, sondern auch Belgien Merlin. Yay! Yay, genau. Joe und ich sitzen nämlich zusammen jetzt gerade hier am sehr schönen Samstagabend um 11 Uhr und nehmen diese fantastische Folge auf, damit wir sie morgen noch rausbringen können. Hoffentlich. Hoffentlich, genau. Das heißt, weil ihr das jetzt am Montag hört, dann ist was dazwischen gekommen. Da ich morgen noch ungefähr 10 Stunden mit der Reise zurück beschäftigt bin, könnte das tatsächlich passieren, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass wir sie noch rechtzeitig fertig kriegen. Ja, genau. Ich bin gerade zu Besuch bei Joe in Belgien und entsprechend haben wir uns gedacht, das ist ja ein fantastischer Anlass und außerdem passt es auch sehr gut in unser Podcast-Fenster, dass wir zusammen einfach mal eine Folge wieder live aufnehmen, während wir uns zusammen gegenüber sitzen. Was fast noch nie passiert ist übrigens. Was wirklich fast noch nie passiert ist, das wisst ihr ja. Ich glaube, auf der zweiten Folge oder dritten Folge war Joe dann nicht mehr da und war in Belgien. Wir haben alles immer über Skype gemacht und davor saßen wir auch immer respektive in den Zimmern getrennt quasi voneinander, weil das einfach fürs Aufnehmen war. Schon mal deswegen vorweg, falls es hier leichte, ja, falls ihr auch immer im Hintergrund so leicht irgendwie Artefakte doch davon hört, dass Joe und ich halt im selben Raum sitzen und man auf beiden Tonspuren eben uns beiden hört, dann müsst ihr das wohl diesmal einem Mal verkraften dafür, dass es halt einfach ganz fantastisch und epic wird, wenn wir beiden hier jetzt heute ganz super unsere 9. Folge begehen, die auch sowieso sehr speziell ist, aber das machen wir gleich nochmal. Ja, Joe, wie geht's dir? Ich bin jetzt bei dir hier in Belgien. Ist Belgien gleich viel besser geworden, richtig? Richtig, vor allem dadurch, dass du da mein Internet seit ungefähr einer Woche nicht mehr funktioniert, was wir zwei hier auch schon bemitleidenswerterweise bemerken mussten. Richtig, worüber wir uns schon sehr gefreut haben hier. Ja, jedenfalls, ich freue mich auf jeden Fall, dass das aus Merlin jetzt auch Belgien Merlin geworden ist. Wir hatten ein paar lustige Tage hier in Belgien mit belgischen Fritten, belgischem Bier und ich glaube, Merlin konnte jetzt auch nachvollziehen, warum ich auch so begeistert von belgischen Nahrungsmitteln hier war. Ja, definitiv. Ist wirklich, also belgische Fritten geht nichts drüber, muss ich ja schon echt sagen. Fand ich ziemlich geil. Voll belgisches für den Preis. Bier ist auch, ja, voll bei dem Preis, definitiv. Aber belgisches Bier ist auch sehr, sehr empfehlenswert, definitiv. Aber auch allgemein, Belgien sehr cool. Vielleicht kriegt ihr noch ein paar lustige Fotos von uns zwei zu sehen, wie wir Wasserspeier imitieren und anderen Quatsch machen. Und einfach nur blöd in der Gegend rumstehen. Richtig. Oder weil eine gewisse andere Person immer komische Bilder von uns macht. Richtig. Das ist ganz fantastisch geworden. Da haben wir sehr viele schöne Joe und Merlin stehen irgendwo in der Pampa und gucken nach oben Bilder. Oder Joe und Merlin werden plötzlich davon überrascht, dass sie von hinten fotografiert werden. Wir werden euch wahrscheinlich noch einiges davon zugänglich machen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das dann irgendwie im Laufe der nächsten Woche wahrscheinlich oder so angucken. Ja, zur heutigen Folge erstmal. Wie ihr hört, bin ich diesmal ein bisschen krank. Habe ich mir direkt ausgesucht, komm, jetzt wo ich mal nach Belgien fahre zu Joe, werde ich einfach direkt mal ein paar Bazillen hier lassen. Richtig. Infiziere ich gleich Belgien mit der gemeinen deutschen Pest, wie sie es gehört. Was hier gelassen, ne? Habe ich was mitgebracht und auch was hier gelassen. Hat das Land auch was von meinem Besuch. Ja, heute werden wir, wie ja schon angekündigt, wie ihr natürlich alle schon wissen, den Jahresrückblick endlich machen, den wir schon von vor 2 Wochen geplant hatten. Allerdings waren wir dann vor 2 Wochen, ja, sind uns einige Dinge dazwischen gekommen. Es hat alles nicht so geklappt, wie wir es wollten. Ihr wisst ja, Weihnachten und so. Richtig, genau. Das ist einfach ein bisschen kompliziert zu planen gewesen und ja, letztendlich kamen noch ein paar Sachen, die nicht wirklich planbar waren und dann funktionierte das Ganze einfach nicht. Jetzt sind wir aber endlich soweit, außerdem auch viel cooler, dass wir hier beieinander sitzen, denn wir werden, wie gesagt, den Jahresrückblick machen. Wir werden den zwar relativ strukturiert machen und auch nach und nach einfach durch die einzelnen Quartale durchgehen und alles, was so wichtig war, quasi erwähnen, aber schon mal vorweg gesagt, das hier wird definitiv ein subjektiver Rückblick. Das wird jetzt nicht irgendwie objektiv an Commentaries berichtet über die wichtigsten Sachen des Jahres, sondern Mel und Joe sitzen zusammen und quatschen über den Kram, der 2012 wichtig war. Naja, wobei wir nicht immer so objektiv sind, ne? Ja gut, sind wir auch normalerweise nicht richtig, aber heute nochmal so, richtig, ne, als Warnung vorweg, das hier ist unser persönlicher Jahresrückblick. Wir werden den zwar einzeln durchgehen und werden dann nochmal ein paar Sachen erwähnen, die vielleicht nicht ganz so wichtig waren, aber uns persönlich einfach noch am Herzen liegen. Aber so grundlegend, alle Meinungen, die heute geäußert werden, sind ja sehr persönlich und subjektiv und entsprechend wird das quasi ja einfach der Jahresrückblick von Merlin und Joe irgendwie, das Spielejahr 2012 nach Merlin und Joe. In 20 Jahren könnt ihr das als Buch kaufen. Das Skript zu dieser Sendung quasi. Ja, dann würde ich sagen, wir legen direkt los. Wie wir schon gesagt haben, wir gehen quasi den Quartalen nach durch. Wir werden keine News machen, keine aktuellen, überhaupt nichts allgemein Aktuelles. Wir haben auch kein Hauptthema, gar nichts. Es ist wirklich nur einfach reiner Jahresrückblick mit einer kleinen Vorschau auf 2013 dann auch definitiv auch noch. Wie gesagt, sehr persönlich. Und wir schauen einfach mal so, was im Laufe des Jahres so quasi passiert ist. Und letztendlich, ja, können wir eigentlich direkt starten. Im Januar ging es auch schon direkt los. Final Fantasy 13.2 ist rausgekommen im Januar gleich. Das war so das erste großes Spiel irgendwie des Jahres. Bin ich ganz ehrlich, ne? Habe ich weder Meinung noch Muße zu irgendwie. Ja, bei mir ist ein bisschen zwiespältig. Also ich, eins vorweg, ich habe das Spiel noch nicht gespielt und das sagt eigentlich schon vieles darüber aus, wenn jemand wie ich einen Final Fantasy Main-Titel noch nicht gespielt hat. Wie einige von euch ja vielleicht wissen, Final Fantasy 13 fand ich persönlich extrem enttäuschend. Als Rollenspiel vielleicht noch akzeptabel, als Final Fantasy absolut inakzeptabel. Und dementsprechend groß war dann auch mein Hype um diesen Nachfolger, nämlich ungefähr gar nicht vorhanden. Ja, stimmt. Ich habe das Spiel, wie gesagt, noch nicht gespielt. Ich habe schon von einigen Stimmen gehört, manche meinen, sei besser, manche meinen, sie haben es nur noch verschlimmbessert. Was mich ein bisschen an dem Spiel besorgt hat, war, dass immer wieder explizit von Square Enix darauf hingewiesen wurde, ja, wir haben eure Kritik erkannt, wir werden auf jeden Fall in diese Punkte reinarbeiten, also nicht mehr so linear, mehr Städte und so weiter. Alles nachvollziehbare Punkte, allerdings jetzt auch mit dem bevorstehenden dritten Teil habe ich immer mehr das Gefühl, ja, Square Enix hat nicht wirklich Ahnung davon, was für ein Spiel sie machen wollen. Sie gucken sich einfach an, das fanden alle kacke, deswegen müssen wir das ändern und dafür wird dann bei anderen Sachen wieder gestrichen. Also, wie gesagt, meine Vorfreude auf das Spiel hält sich in Grenzen. Ich werde es auf jeden Fall definitiv spielen, sobald ich wieder in Belgien bin. Und in Deutschland. Zum Beispiel in Deutschland bin, genau. Aber ja, wie gesagt, mein Hype damals war relativ gering oder gar nicht vorhanden und es eigentlich schade ist, aber ja, ich werde mal schauen. Ja, keine Ahnung. Also ich, ja, Final Fantasy stecke ich ja schon irgendwie seit dem siebten Teil, achten Teil nicht mehr drin. Ich habe zwischendurch immer noch mal so ab und einmal wieder eins gespielt, so die alten kenne ich halt alle, aber ja, könnte mir nichts egaler sein. So. Ja, es ist halt traurig zu sehen, vor allem, weil ich halt früher den Final Fantasy Teil, wenn der halt rauskam, natürlich vorbestellt, am ersten Tag gleich losgezockt, konnte es gar nicht erwarten und diesmal war es so, Final Fantasy 13.2, I don't give a crap, gib mir lieber Final Fantasy 15 und das sage ich eigentlich schon seit ich Final Fantasy 13 durchgespielt habe. Gib mir bitte Final Fantasy 15. Ich möchte dieses Kapitel so schnell wie möglich vergessen, bitte. Ausgezeichnet. Ja, das sagt ja schon irgendwie alles. Ja, das Jahr ging also entsprechend gut los, ja, wie ihr gesehen habt. Gleich ein großer Titel und irgendwie so richtig begeistern konnte sich von uns beiden hier keiner dafür. Bei mir war das irgendwie abzusehen quasi. Bei Joe ist es vielleicht schon ein bisschen spektakulärer. Ach, ja. Ja, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, ich habe da nichts mehr zu sagen. Gehen wir gleich weiter. Richtig. Kingdoms of Amalur. Ja, Kingdoms of Amalur. Ja, als ich es zum ersten Mal auf der E3, also als das vorgestellt wurde, habe ich mir gedacht so, Kings of Amalur, sah ich jetzt nicht unglaublich spektakulär aus, aber was mich halt mehr oder weniger intrigued gemacht hat, war halt die Tatsache, dass Salvatore die Story schreibt. Ja, das und ist echt gut. Dann habe ich auch, glaube ich, Merlin erstmal ein paar Mal davon erzählt, dann war er auch erstmal hooked. Ich fand es eigentlich ganz cool aus, habe auch die Demo gespielt. Die Welt sah meiner Meinung nach ziemlich cool aus. Vor allem das Gameplay hat mich überzeugt. Also in der Demo gab es noch ein paar Kinderkrankheiten, aber das Kampfsystem war super cool. Ich habe ja auch Merlin ein paar Mal über die Schulter geschaut und er hat ja, glaube ich, durchgespielt. Ich habe es zweimal sogar durchgespielt. Ich habe sogar, glaube ich, fast dreimal durchgespielt irgendwie. Ich habe es echt aufgespielt. Ich fand's mega geil. Muss ja unglaublich fantastisch gewesen sein. Also ja, unglaublich fantastisch ist übertrieben, aber es war auf jeden Fall, das Kampfsystem für ein derartiges Rollenspiel war mega gut. Es hat echt sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe sogar mit Maus und Tastatur gespielt am Anfang. Das erste Mal durch mit Maus und Tastatur, das zweite Mal mit dem Gamepad. Und war es besser mit dem Gamepad? Es war besser im Gamepad, ja klar, gut, es war absehbar, es war besser im Gamepad, aber es war mit Maus und Tastatur tatsächlich spielbar, so, und ich weiß, eigentlich sollte man das erwarten, aber irgendwie sagt es trotzdem viel aus, weil diese wenigsten Leute kriegen das hin, so ein gutes Action-Kampfsystem wirklich irgendwie, ja, richtig, in irgendeiner Form wirklich, dann richtig gut mit Maus und Tastatur umzusetzen, das war echt gut umgesetzt und es hat einfach echt mega viel Spaß gemacht. Ich kann auch verstehen, warum es so gefloppt ist, wie es letztendlich gefloppt ist. Ich meine, wenn wir nachher noch hinkommen zu diesem traurigen Moment, im zweiten Quartal, 38 Studios, die das gemacht haben, sind kurz danach pleite gegangen. Im Februar kam es raus, Ende Mai. So ein paar Monate später war es. Ja, genau. War schon klar quasi, dass vorbei ist. Und ich meine, es waren halt große Namen. Es war jemand, der ehemals an Elder Scrolls gearbeitet hat. Es war, wie gesagt, Salvatore. Das war das, was mich auch am Anfang total schon gleich begeistert hat, irgendwie, dass er die Welt geschaffen hat. Wir brauchen uns jetzt auch nichts vormachen. Das war jetzt irgendwie auch nicht, keine Ahnung, keine Weltliteratur oder sowas. Aber es war eine coole Welt, wenn man sich mit der beschäftigt hat und sich die Zeit genommen hat dafür, um sich das Spiel und die Quest wirklich anzugucken, und man viel gutes Material gekriegt. Synchronisation kann man drüber streiten, war in Ordnung auf jeden Fall. Kampfsystem war richtig geil. Grafik wäre verbesserungsmäßig gewesen, aber in jedem Fall war es auf jeden Fall, also für ein Erstlingswerk von einem Studio mit den Leuten natürlich auch, war es ziemlich gut und ich finde es super traurig, dass es echt so gefloppt ist. Gut, halt, kam vielleicht auch zum falschen Zeitpunkt. Muss ich halt noch herausstellen. Ich meine, der nächste Titel, den wir ja gleich noch erwähnen werden, ist ja Mass Effect 3. Und ja, können wir eigentlich auch gleich erwähnen. Ich meine, im März kam schon Mass Effect 3, ist natürlich richtig klar. Also es ist natürlich auch wieder so ein Schwergewicht, so ein absolutes. Und vielleicht stinkt es natürlich auch zwischen Final Fantasy 13.2 und Mass Effect 3 irgendwie auch echt so ein bisschen ab. Vielleicht lag es auch daran, keine Ahnung, im Nachhinein ist es immer irgendwie schwierig zu sagen. Es hat einfach nicht so richtig gepasst. Und natürlich, was man auch noch vielleicht sagen sollte, 3 oder 4 Monate davor kam halt Skyrim. Und stimmt, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir Kings of Amalur relativ zeitnah gekauft, glaube ich, 2-3 Wochen nach Release. Und da, ich habe es aber echt, weiß ich nicht, erst 1-2 Monate später gespielt, einfach weil ich auch gar keine Zeit hatte. Ich war immer noch mit Skyrim beschäftigt, definitiv. Mass Effect 3 war auch so ein Ding. Das habe ich mir geholt, weiß ich gar nicht, vor 2-3 Monaten oder so. Da habe ich echt lang gewartet. Im Nachhinein bin ich froh drüber. Da werden wir jetzt auch gleich drauf zu sprechen kommen. Aber stimmt schon, klar, also das Release-Window war einfach ja nicht wirklich gerade perfekt für so ein Erstlingswerk, irgendwie für etwas, das zwar viel Presse gekriegt hat, aber das noch keiner so richtig kannte. War es vielleicht echt ein bisschen schwierig. Ich meine, es gab ja sogar, das war eigentlich ganz cool, es gab ja auch diese Cross-Demo-Sache mit der Mass Effect 3 Demo und der Kings of Amalur Demo, dass man dann quasi Items freischalten konnte für Mass Effect 3 und respektive für Kings of Amalur, je nachdem welche, ne, wenn man beide Demos gespielt hat für beide Spiele. Also es gab genug Promotion eigentlich und trotzdem ist irgendwie so untergegangen, keine Ahnung. Aber egal, gehen wir weiter zu Mass Effect 3. Eins der Rollenspiel-Schwergewichte, glaube ich. Ewig viele Leute haben das erwartet. Alle haben es, glaube ich, erwartet. Inklusive mir. Ich fand Mass Effect 2 ganz ausgezeichnet. Und dann war natürlich das Geschrei groß, nachdem irgendwie, ja, ganz ehrlich, ja, ist irgendwie schwierig zu sagen im Nachhinein. Ich habe es jetzt erst gespielt, wie gesagt, ich habe auch jetzt erst mit dem erweiterten Ende gespielt. Und das ist ja quasi die Sache gewesen, über die sie alle aufgeregt haben. Das erste Ende, wo alle völlig durchgedreht sind, keine Ahnung, war schon ein großes Ding irgendwie so, ne? Ja, also für jemanden wie mich, der halt mit Mass Effect momentan gar nichts am Hut hat, konnte man das ja gar nicht überhören oder übersehen. Ich meine, überall war halt, oh mein Gott, was haben wir am Ende gemacht? Ja. Tausende von Kommentaren unter News, dieses Ende ist absolut beschissen, macht irgendwas dagegen. Und mich war dann so, okay, mal gespannt, was die da jetzt machen. Also das, der Shitstorm im Internet war riesig. Ja. Und war mit so einer der, ja, wie soll ich sagen, einer der großen Aufreger im Videospieljahr 2012 auf jeden Fall. Definitiv. Der Shitstorm über das Ende von Mass Effect 3. Ja. Ja, wie fandest du das Ende jetzt eigentlich? Also, jetzt ohne zu spoilern natürlich. Also, ich werde natürlich nicht spoilern. Ist einfach trotzdem eine schwere Frage. Also, ich kenne, wie gesagt, nur das erweiterte Ende. Ich habe es mir nicht angetan, das kleine Ende zu spielen, mich drüber aufzuregen, das erweiterte dann zu spielen, sondern ich habe gleich das erweiterte gespielt. Ganz ehrlich, ist halt ein Mass Effect, gerade in so ein Spiel, wo es darauf ankommt, diese ganzen kleinen Entscheidungen, diese ganzen kleinen Nebenstories, die quasi parallel zur Handlung laufen, die du immer nur wieder kurz betrittst als Hauptfigur so ungefähr, aber immer nur wieder streifst und nie richtig so der, sagen wir mal, Main-Character da drin bist, ist natürlich schwierig, die am Ende alle zusammenzubringen. Was mich ehrlich gesagt am meisten aufgeregt hat, und das kann man ruhig sagen, das ist auch kein Spoiler, es gibt ein DLC, der heißt Leviathan, also Leviathan. Und wenn man den nicht gespielt hat, das hat mich persönlich viel mehr aufgeregt, weil ich hatte den DLC, Leviathan, aber ich habe schon vorher gehört, dass viele Leute auch gesagt haben, den brauchst du dringend. Und nachdem ich den dann gespielt hatte und dann das Ende gesehen, habe ich auch gedacht, wie kann denn das sein? Weil der erklärt so viele integrale Teile der Story, die man halt ohne den DLC nicht mitkriegt. So. Das heißt also, wenn die Leute, die es am Anfang gespielt haben, die es nach Release direkt gespielt haben, denen fehlt einfach ein großer Teil der Story, weil der DLC ein ganz Stück später rausgekommen ist. Das fand ich echt völlig unmöglich, weil ich gedacht habe, wie kann man denn sowas machen? Wie kann man denn ein Ende bauen, dessen Erklärung irgendwie ein DLC beiträgt, den wir viel später rausbringen? Ich meine, das ist ja eh dieses Schreckensszenario, über das wir vielleicht irgendwann später mal gesondert reden müssen, DLCs. Also, dass du irgendwann wirklich ein Spiel kaufst und kurz zum Endboss kommt, um das Ende zu sehen, kaufen Sie bitte diesen DLC. 5 Euro können Sie direkt überweisen, Ihre Kreditkarteninfos haben. Und das Traurige ist, das stelle ich mir nicht mal, also das ist in meinen Augen nicht mal so unmöglich. Also da würden mir schon ein paar Publisher einfallen oder Entwickler, die das einbauen würden. EA. Wir wollen ja nichts gesagt haben, aber. Richtig, ja, aber ganz ehrlich, gibt es ein paar Leute auch, die auf meiner Liste ganz oben stehen, wenn es um sowas geht, die es vermutlich machen würden, ja. Durchaus richtig, ja. Also das war so ein Ding, wo ich echt gesagt habe, so, das war mir persönlich echt, ja, ein bisschen zu viel. Also fand ich echt übel. Aber ansonsten das Mass Effect 3, keine Ahnung, wie gesagt, mir war von Anfang an klar, dass es schwierig zusammenzufügen wird. Ich fand das Ende in Ordnung so. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Szenen gesehen. Ich bin auch der Meinung, man hätte tatsächlich noch ein bisschen mehr Ressourcen investieren können, um wirklich nicht unbedingt alles, aber noch mehr quasi zeigen zu können von den ganzen Charakteren, die wichtig waren. Man sieht nur so ein paar Hauptcharaktere, die quasi in dem eigenen Spiel relativ wichtig waren. Wie zum Beispiel die Romanzen und solche Sachen, die waren natürlich irgendwie alle halbwegs ausgearbeitet, aber der Rest ist so ein bisschen untergegangen. Es war schon ein bisschen enttäuschend, selbst das Erweiterte noch. Aber ich weiß nicht, ich habe also, keine Ahnung, bei dem meisten, ich gerade das Ende ist egal, ob ich lese, ob ich Filme gucke, ob ich Videospiele spiele, das Ende ist immer so eine Sache, wo ich damit rechne, dass ich ein Stück weit enttäuscht werde, weil eigentlich noch nie jemand es so geschafft hat, wirklich alles reinzubringen, was ich gern hätte, also, keine Ahnung. Ja, Enden sind halt immer schwierig. Also. Sind sie, ja klar, mega schwierig. Ja, keine Ahnung, aber trotzdem, Mass Effect 3, sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Ich habe super gern gespielt, Joe werde ich ja noch nötigen dazu, 1, 2 und 3 zu spielen, wenn sie dann irgendwann als Collection kommen. Ja, dieses Sci-Fi-Setting. Ja, ich weiß, damit kann man dich auch jagen, aber das muss man echt gespielt haben. Ich bin ja so jemand, der zu Leuten hingeht und sagt hier, ne, ich weiß, ihr spielt alle keine Videospiele, aber ihr interessiert euch für Geschichten und Filme, fangt an, Videospiele zu spielen und spielt Mass Effect 3, weil Geschichte lohnt sich, oder Mass Effect, die ganze Mass Effect-Trilogie. Aber gut, jetzt auch genug damit. Was kam noch aus März? Kam noch was raus? Ja, da kam noch Journey. Journey. Mel und ich haben es beide nicht gespielt, aber wir alle wissen, wir haben letztes Jahr schon drüber geredet, über Videospiele und Kunst, und Journey ist wahrscheinlich das Spiel, das momentan, ja, mehr oder weniger am meisten Videospiele und Kunst miteinander verbindet. Wir haben schon ein bisschen drüber geredet, dass es manchen vielleicht ein bisschen zu wenig Gameplay-Mechanik ist. Es gibt aber auch Leute, für die ist es ungefähr das Beste auf der Welt, darunter anscheinend auch der Chefredakteur von 4Players. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber er ist eh einer, der auffälligerweise Spiele, die vor allem den künstlerischen Aspekt hochheben, extrem gut bewertet. Die Redaktion an sich hat das meiner Meinung nach so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, auf die Spitze getrieben. Es hat ein bisschen auf die Spitze getrieben, als sie bei den Game of the Year Awards auf ihrer Seite für das beste Action-Spiel 2012 an Journey vergeben haben. Mit der Begründung, das ist ja ein Action-Adventure und Action muss nicht unbedingt mit Kämpfen zu tun haben. Ja. Und Action kann auch einfach nur dieser Flow sein, der in diesem Spiel herrscht. Ich fand diese Erklärung absolut hanebüchen und zum Glück auch 100% aller Kommentare, die ich darunter gelesen habe, waren sich alle einig. Ausnahmsweise war das Internet mal irgendwie, ne, auf richtig, der Seite, auf der man selbst auch ist. Und haben alle gesagt, ihr spielt doch einfach. Also, das zu also sagen, das beste Action-Spiel, da kann ich auch sagen, das ist das beste Beat'em-up, weil man irgendwelche Dünen bekämpft, auf denen man reiten muss oder so. Also, ja, völlig hanebüchen meiner Meinung nach. Soll die Qualität des Spiels aber nicht mindern, aber zeigt auch wieder, dass es manche mit diesem Kunstaspekt dann doch wieder übertreiben müssen, leider. Ja, schon. Weiß ich, wie siehst du das? Ja, also Journey ist so eine Sache gewesen. Ich fand's cool, mir Trailer anzugucken und ich fand's cool, mir Gameplay anzugucken, aber ich hatte nie das Gefühl, jetzt würde ich mich gerne hinsetzen und es selbst spielen irgendwie so. Also obwohl ich ja sogar so jemand bin, irgendwie, der über viele Dinge hinwechseln kann und dem auch Gameplay nicht so wichtig ist, wenn es zum Beispiel um Story und so geht, aber das war mir zu abstrakt. Also es hatte wirklich dann zu wenig Videospiel einfach. Also allein diese abstrakte Welt hat mich natürlich nicht so interessiert, aber auch grundlegend, wenn ich mir angeguckt habe, wie das Gameplay, natürlich, es war gut gemacht, wie das Gameplay auch mit der Welt und mit dem Artstyle quasi interagiert und wie das Ganze wirkt aus wie aus einem Guss, was ich sehr cool fand. Aber es persönlich spricht es mich einfach nicht so wahnsinnig an. Also ich finde, man kann es auch übertreiben und das ist so ein Ding wie der, das, also im Grunde genommen würde ich sagen, es ist in dem Sinne kein Videospiel, sondern es ist interaktive Kunst so. Also es ist ein Kunstwerk, mit dem du spielen kannst. Aber es ist kein richtiges Videospiel mehr. Das können wir vielleicht auch so sehen, dass in meinem Fall mich am Journey eigentlich am meisten der Soundtrack interessiert hat. Und der Soundtrack ist wirklich fantastisch. Ja. Hat auch eigentlich ich glaube bei allen Game of the Year Awards, die ich so gesehen habe, besten Soundtrack abgeräumt, zu Recht, wie ich finde. Ja. Auch die Seiten oder die Community, die sich nur mit Videospielmusik befasst, war begeistert von diesem Soundtrack, inklusive mir. Und wie ich gesagt habe, klar, Shadow of the Colossus hatte ja auch einen ähnlichen Aspekt, aber hatte dann doch noch mehr Gameplay-Mechanik drin als Journey. Und ich glaube, auch deswegen hatte ich das Gefühl, es ist schon interessant, aber ich muss jetzt nicht unbedingt spielen, später vielleicht. Also Shadow of the Colossus war einfach ein Spiel, ja. Also bei Journey hätte ich auch, wie gesagt, da hatte ich das Gefühl, du hast ein interaktives Kunstwerk. Du hast ein Kunstwerk, das du in der Galerie ausstellen kannst und das die Leute dann interaktiv erleben können, ohne dass es jetzt wirklich was dringend mit Spielen zu tun hat. Ja, keine Ahnung, aber das ist natürlich auch Geschmackssache, keine Ahnung. Das muss man halt irgendwie sehen. Trotzdem großes Ding. Also dieses ganze 4Players-Teil fand ich auch so ein bisschen, ja, also ob man das jetzt wirklich deswegen als Best-Action-Spiel, nur weil es halt irgendwie, keine Ahnung, dann führt man eine Sonderkategorie ein oder sagt irgendwie Honorable Mentions und sagt ganz klar, hier, ein Spiel wollen wir nochmal in Fokus rücken, was getan hat für die Videospielwelt und so ein Kram, finde ich alles in Ordnung, aber wirklich dann ein Genre nehmen, das schon existiert und es dann da reinzwingen, obwohl es da nicht richtig reingehört und ihm da einen Preis verleihen. Und vor allem, wenn man es dann auch mal bedenkt, was es dieses Jahr noch für Action-Spiele gab, also ja. Also es ist nicht so, als hätten wir nur so schlechte Action-Spiele gehabt, dass man irgendwie noch so hinbiegen musste, dass Journey doch das beste Action-Spiel ja, ist. Ja, richtig. Also, selbst ein Darksiders 2 oder sowas, ne? Also selbst Lollipop Chainsaw wäre wahrscheinlich besser gewesen. Passender gewesen irgendwie, ja, stimmt schon, richtig. Kommen wir weiter. Und zwar machen wir immer als erstes, wie ihr es gerade mitgekriegt habt, das Bracket mit den Spielen aus dem Quartal und dann gehen wir in die News über. Und natürlich ist es im ersten Quartal 2012 auch noch was anderes Wichtiges passiert, neben den Spielen, die rausgekommen sind. Die Vita ist im Westen rausgekommen, ist eher so eine Menschen an der Seite. Wir haben schon recht viel über die Vita geredet, die Verkaufszahlen, darüber wisst ihr alles. Auf was wir davon halten, wisst ihr bereits schon. Ist trotzdem halt ein großes Ding gewesen, so. Vita Launch im Westen, wie wir alle wissen, im Nachhinein so richtig gut gelaufen ist es nicht. Es läuft ja nicht mal in Japan gut. Ich meine, ja, absehbar. Es ist eigentlich auch dieses Jahr, dass Sony irgendwie nach und nach irgendwie ein bisschen zugeben musste, dass die Zahlen irgendwie nicht so geil sind. Ja, schon. Und die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, da sind sie halt vor allem in Japan auf einen absoluten Tiefpunkt angelangt. Und wie du auch schon gesagt hast, wir haben eigentlich alles über die Vita gesagt, was gesagt werden muss. Aber letztendlich jetzt schon ein bisschen vorgreifend auf die Vorschau 2013. Ich würde mir halt von Sony wirklich wünschen, macht was aus dieser Vita. Ja, sie hätte es verdient. Also ich muss auch sagen, ich war zum Beispiel auch einer von denen, die, das war damals mit der PSP genauso, ich war völlig uninteressiert, weil mich Handheld Gaming einfach nicht so interessiert. Dann habe ich sie mir mal angeguckt und habe Trailer gesehen und so ein Kram. Habe so ein paar Hands-on-Experiences gelesen von Leuten, also ne, von auch Leuten, denen ich dann ein Stück weit vertraue oder deren Meinung ich schätze. Und habe festgestellt, krass, das Ding sieht so geil aus, dass ich es ehrlich gesagt sogar fast zum Launch kaufen wollen würde. So. Also einfach nur von der Technik her, von der Hardware her, war es super. Und ja, weiß ich auch nicht, habe mich echt, ja, nicht beeindruckt, aber es war auf jeden Fall ja, so, dass ich gesagt hätte, wow, wenn ich die Kohle gerade übrig hätte, würde ich mir sofort zum Launch kaufen. Also es ist wirklich mega umgeschwungen. Dann habe ich die Kohle logischerweise nicht gehabt und habe gesagt, okay, ich warte noch einen Moment und jetzt mittlerweile bin ich wieder so, ja. Es fehlt wie immer, geiles Stück Hardware, es fehlt die Software, es ist die alte PSP-Debakel so. Keine Ahnung. Muss man auch nicht mehr zu sagen, haben wir wie gesagt schon lange drüber geredet, aber ja, man muss es ja auf jeden Fall erwähnen. So. Genau. Und was dann auch noch passiert ist, ja, dieses Jahr haben wir zahlreiche Größen aus der Videospielbranche entweder ihre Firmen verlassen oder ganz die Industrie verlassen, und im ersten Quartal war es dann bei Peter Molyneux soweit, den hatten wir ja auch erst vor ein paar Wochen erst wieder. Stimmt. Mittlerweile wissen wir ja, dass er wieder sein eigenes neues Studio gegründet hat, auch wieder an einem Kickstarter-Projekt arbeitet, aber ja, im Februar hat er Peter Molyneux, Lionhead beziehungsweise respektive Microsoft verlassen. Ja, also das war, hat dann irgendwie eine Welle losgetreten, so von Entwicklern, die jetzt sich irgendwie jetzt gesagt haben, Ja, also ob es wirklich eine Welle losgetreten hat, quasi das, aber klar, es war so der Anfang von so einigen Leuten, die irgendwie die Industrie zum Teil ganz verlassen haben, da werden wir später noch drüber sprechen, oder auch einfach, ja, ihre alteingesessenen Studios verlassen haben. Ich meine, Lionhead und Microsoft war eine sehr fruchtbare Verbindung über lange Jahre hinweg, für beide Parteien, glaube ich. Ich glaube, ein Stück weit ist es bei Molyneux natürlich auch so eine Sache, der hat ein bisschen Narrenfreiheit gehabt, garantiert, gerade am Anfang, weil es halt Molyneux ist. Wir haben ja auch schon, ne, als wir über den geredet haben, klasse Ideen, selten wirklich perfekte Umsetzung, aber trotzdem halt, ist einer der großen Innovationsmotoren der Industrie, und entsprechend hat Microsoft, glaube ich, einfach gesagt, hier, mach mal, und am Ende glaube ich zumindest, und das haben wir auch schon so ein bisschen angesprochen bei Project Goddess, also seinem neuen Projekt, am Ende fehlt ihm dann vielleicht doch ein bisschen die Freiheit, weil Microsoft dann irgendwann doch gesagt hat, okay, mehr geht dann jetzt auch nicht, jetzt machst du vielleicht doch lieber das, was wir machen. Und dann hat er gesagt, okay, dann bin ich raus, so, keine Ahnung. Ja, also es ist einfach, war irgendwie, ja, eigentlich nicht so richtig spektakulär, weil er halt nicht die Industrie verlassen hat. Von daher war das ja echt in Ordnung und gut. Wir haben ihn ja noch an der Backe, aber ja, trotzdem an sich so definitiv erwähnenswert, würde ich sagen. Ja, als nächstes haben wir dann noch Double Fine. Dass das wirklich eine Welle losgetreten hat, eine richtige Welle. Richtig, Double Fine Kickstarter, das ist echt so eine Sache gewesen, die jetzt in 2012 echt wirklich eine Welle losgetreten hat, kann man so sagen. Double Fine Adventure, ich meine, ne, Tim Schäfer, ihr werdet es alle kennen, die Sache ist, ne, durchgelaufen. Ich weiß gar nicht, war ein bisschen länger als ein Monat lief es und hat sein Ziel um, weiß ich nicht, einige Welt. Ich glaube, 10-fach überschritten oder so. Ja, ich glaube auch, so in dem Bereich bewegen wir uns auf jeden Fall. War aber so das Erste, was quasi so an Kickstarter auf die Art und Weise so im großen Stil genutzt hat, das vor allem auch so viel Aufmerksamkeit gekriegt hat, was dann natürlich dafür gesorgt hat, dass im Nachhinein super viele andere Leute ebenfalls auch Kickstarter als Option irgendwie in Betracht gezogen haben. Und ja, ganz ehrlich, ja, weiß ich auch nicht, uneingeschränkt cool, würde ich sagen. Also ich persönlich fand es mega geil. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin vor allem überrascht jetzt so im Nachhinein, dass das noch gar nicht so lange her ist. Also du hast schon das Gefühl, dass irgendwie jetzt Kickstarter schon längere Zeit dabei ist, aber letztendlich vor allem sehr etabliert ist auch, ja. Es ist 9 Monate her und in diesen 9 Monaten gab es so viele Neuigkeiten von, ja, das hat ein Kickstarter-Projekt gestartet, das hat ein Kickstarter-Projekt gestartet. Ja. Und das ist tatsächlich für uns Gamer fast schon so zum Alltag geworden ist, dass es halt viele Kickstarter-Projekte gibt, aber wenn man sich dann nochmal genau darüber nachdenkt, so lang ist das noch gar nicht her. Also da sieht man auch wieder, wie schnelllebig unsere Industrie ist, mehr oder weniger. Ja. Definitiv. Also ich meine, das stimmt schon, ja. Also wie du als gerade erwähnt hast, war irgendwie schon ein guter Punkt, dass man quasi sagen könnte, so, ne, ist das jetzt echt gerade, ist noch nicht mal ein Jahr her. Also ich meine, hallo, das war irgendwie, keine Ahnung, wie gesagt, am 8. Februar oder so, glaube ich, ging das Ganze los. Ja. Es ist also jetzt gerade genau ungefähr ein Jahr her und ja, für uns ist es mittlerweile schon völliger Standard. Also zwischenzeitlich gab es da mal so Mitte des Jahres, wird irgendwie Kickstarter vielleicht tatsächlich einfach die normalen, ja, Finanzierungswege für Software ablösen. Ich meine, wir haben ja auch schon darüber geredet. Das haben wir auch schon durchdiskutiert, genau, aber das war halt so Mitte des Jahres, gab es echt so einige Stimmen, die gesagt haben, ja, wir könnten uns das tatsächlich vorstellen, dass es so läuft. Ist einfach ein Riesending gewesen und hat, glaube ich, die Industrie am nachhaltigst verändert. Also von, wenn man 2012 irgendwie jetzt als Spielejahr oder auch, ne, einfach Videospielejahr irgendwie anguckt, glaube ich, dann war tatsächlich Kickstarter und Double Fine Adventures war so das Ding, was irgendwie den bleibendsten Eindruck hinterlassen hat, würde ich behaupten. Ja, würde ich fast so zustimmen, wie gesagt. Also wir haben auch schon im Hauptthema bei Kickstarter so viel schon geredet, Finanzierungsdingsbums, Publisher Relations und so weiter. Ja. Letztendlich aber allein die Tatsache, dass es jetzt mittlerweile, sag ich mal, in everybody's mind ist. Ja, vor allem, und dass es halt einfach einen alternativen Weg gibt, so. Ich meine, den gab es vorher nicht, Punkt. Also wenn in Ausnahmefällen, im kleinen Rahmen, nicht für große Projekte, Double Fine hat gezeigt, doch, das geht. Und auch sehr gut. Also es ist definitiv eine valide Alternative. Was halt jetzt für 2013 vor allem ist natürlich interessant, ist es natürlich zu sehen, wie die Ergebnisse dieser ganzen Kickstarter-Projekte aussehen. Wenn die ersten, das haben wir das letzte Mal auch schon gesagt, ne, gespannt sein, wenn die ersten Spiele quasi rauskommen, die durch Kickstarter-Projekte finanziert wurden. Wie hat's geklappt? Wie hat die Community irgendwie darauf reagiert? Wie war die Integration der Community? Alles noch spannend, ja. Dann würde ich sagen, kommen wir auch zum zweiten Quartal schon. Ja, und das hat angefangen mit einem fast schon klassischen Adventure, nämlich The Walking Dead, der ersten Episode, was, ja, das ist ja die Videospielumsetzung des gleichnamigen Comics und der gleichnamigen Serie auch, in mehreren Episoden, die ja zuerst monatlich veröffentlicht werden sollten, was dann anfangs nicht so ganz geklappt hat, aber mittlerweile sind ja alle 5 Episoden draußen. Ich selbst habe jetzt mittlerweile über die Weihnachtsferien, als ich zu Hause war und mal wieder Zugriff auf meine Konsole, beziehungsweise nicht meine Konsole, auf die Xbox meines Vaters hatte, mir ja The Walking Dead Episode 1 runtergeladen, weil es das kostenlos gab. Und muss sagen, ja, es ist ein bisschen wie Heavy Rain, nur dass die Dynamik bei den Dialogen, also vieles im Spiel passiert halt durch Dialoge, in denen du aussuchen musst, welche Antwort du auf bestimmte Fragen geben willst und so weiter, die dann natürlich auch doch die Beziehungen zu den anderen Charakteren beeinflusst und so weiter. Dann noch ein paar, sag ich mal, Action-Sequenzen mit bisschen Quicktime-Events und so weiter. Also funktioniert so ein bisschen wie Heavy Rain, aber es ist ziemlich gut gemacht, also die Branching-Plots, etwas, was ich ja sowieso mehr oder weniger in Videospielen nicht vermisse, aber wo ich ja gerne hätte, dass es noch stärker integriert wird, ist schon ganz gut in dieses Spiel integriert. Und das Einzige, was mich eigentlich wirklich in diesem Spiel genervt hat, ist Telltale Games, warum kann ich die Y-Achse nicht invertieren? Manche Leute werden sich diese Frage immer stellen, warum invertieren manche Leute die Y-Achse? Das ist auch eine gute Frage, finde ich. Ich verstehe das auch bis heute noch nicht. Früher gab es einfach Spiele, da war die Y-Achse aber stand invertiert und irgendwann hast du es halt drin, dann ist es drin, dann kriegst du es halt nicht mehr raus. Ja, das mag auch so sein, aber ich finde das auch ganz komisch. Wenn Leute mir einen Rat geben, spiel halt normal, das ist halt so, als würde ich einem Linkshänder sagen, schreib halt mit rechts. Ja, ist auch so, stimmt. Andererseits haben sie das früher auch gemacht. Aber ja. aber trotzdem, es ist nicht so schwer, glaube ich, das so umzuprogrammieren. Nein, also ja, klar. Es ist halt scheiße, wenn du stirbst, weil halt Y-Achse nicht invertiert ist. Ja, natürlich, das ist kacke. Ich kann es natürlich auch ein Stück mal nachvollziehen. Andererseits, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe, wie gesagt, auch noch nie verstanden, warum also, überhaupt die Y-Achse invertiert habe. Ich habe jetzt, wie gesagt, Episode 2 bis 5 noch nicht gespielt. Ich weiß, dass du die Y-Achse da nicht invertieren kannst. Aber jedenfalls, ich habe es mir jetzt über Weihnachten für 50% ermäßigt auf Xbox Live geholt. Werde es dann auf jeden Fall durchspielen, wenn ich wieder zu Hause bin, weil der Anfang war auf jeden Fall schon sehr vielversprechend. Hat auch extrem gute Kritiken gekriegt. Ich meine, bei den VGAs hat es, glaube ich, Best Game of the Year gewonnen. Ja. Und stimmt, hat's. Man mag jetzt auch wieder darüber diskutieren, ob es eben wieder mehr Film oder mehr Spiel ist über Heavy Rain, aber ich fand auf jeden Fall, dass es eine sehr spaßige Erfahrung war, das, was ich bisher spielen konnte. Also ich hab's bislang noch gar nicht gespielt, leider. Ich hab's auch noch auf meiner Liste recht weit oben. Ich muss allerdings auch gestehen, dass dieser blöde Steam Winter Sale mal wieder irgendwie, ja, jetzt habe ich für die nächsten 2 Jahre wieder das zu spielen. Vor allem dieser blöde Steam Winter Sale. Ja, das ist ja so blöd im Sinne von, ne, eigentlich bin ich ja, ja, ganz fantastischer Steam Winter Sale, aber ich hab halt wieder so viel Kram und ich hab diesmal auch ausnahmsweise wirklich sehr gut durchgezogen, weil ich es aber auch konnte, dass ich mir wirklich nur Spiele gespielt habe, von denen ich wusste, die will ich wirklich dringend spielen. Hä? Gekauft. Gekauft, ja, ja, genau, gekauft. Von denen ich wusste, Die werde ich auf jeden Fall noch spielen. Die wollte ich auf jeden Fall noch spielen. Die stehen auf meiner Liste definitiv und nichts gekauft, was ich so, könnte ich vielleicht irgendwann mal zocken. Aber dadurch habe ich jetzt auch ewig viel Kram noch, den ich dann irgendwie dadurch aufholen muss. Walking Dead gehört dazu. Ich habe eigentlich auch nur mega gute Empfehlungen gekriegt. So, also alle haben gesagt, wenn du irgendwie jetzt den nächsten Spiel spielen willst, spiel das. Vor allem ist ja auch relativ, also ist ja nicht so mega lang, ne? Ist nicht so lang. Die erste Episode habe ich in 2,5 Stunden gespielt oder so. Also ja, also man könnte es eigentlich gut nebenher mal erledigen und es hat ja auch einen enorm hohen Wiederspielwert, ja, ne? Also die ganzen Entscheidungen machen ja schon einen großen Unterschied. Was mir super gut gefällt, und das ist halt eine Kleinigkeit, aber die gefällt mir super gut, dass man halt tatsächlich bei den meisten Entscheidungen nicht so wahnsinnig viel Zeit zum Entscheiden hat. Dass einfach eine spontane Entscheidung her muss und dass du kurz die Antwort lesen kannst und dann hast du einen Moment Zeit, um zu sagen, okay, mein Herz oder ne, mein Bauchgefühl sagt jetzt das, also mache ich das und dann musst du mit der Entscheidung leben. Ich als jemand, der so ein bisschen ne, Perfektionist ist und immer gerne so alles ganz strukturiert hat und ich möchte gerne die Entscheidung dann nehmen und dann die nehmen, mich würde es vielleicht auch ein bisschen stören, aber grundlegend ist es realistisch und ich glaube, es wird eine coole Erfahrung. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich bin mal gespannt, irgendwie was draus wird. Im Mai kam dann, ist eher so eine Randnotiz quasi, im Mai war dann Minecraft fertig, so, und dann kam Minecraft raus als jetzt endlich kaufbare Vollversion und alles funktioniert. Ich meine, das war so, oh mein Gott, Minecraft ist fertig, aber wir spielen es eigentlich schon seit Ewigkeit. Ganz ehrlich, selbst ich so irgendwie, der relativ spät dazu gekommen ist, hab's da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon fast ein Jahr gespielt. War irgendwie auch nicht so spektakulär, zumal ja irgendwie die ganzen Beta-Versionen mit den ganzen Updates, die waren ja letztendlich auch schon ohne Probleme spielbar. Klar, das letztendliche Endprodukt, da ist nochmal einiges dazugekommen, aber so grundlegend war Minecraft davor ja auch schon genau das, was es halt, ja, auch am Ende noch... Es ist zu Minecraft, glaube ich, auch schon alles gesagt worden. Richtig, wir müssen auch nicht bereit sein. Es ist nur so lustig, wenn du dann siehst, was, Minecraft ist fertig? Okay. Richtig. Macht das jetzt einen Unterschied? War es eigentlich vorher nicht fertig? Ja, keine Ahnung, war irgendwie ein bisschen komisch so. Ich habe es auch vorhin, als wir das dann gelesen haben, ich gedacht, Minecraft war irgendwie, weil wir haben natürlich Release-Keller gecheckt nochmal, Minecraft ist irgendwie fertig geworden? Kann doch gar nicht sein. Das ist mir aufgefallen, richtig, stimmt ja, das war ja noch gar nicht fertig. Du hattest es zwar schon gekauft und es lag bei dir rum, aber ja, irgendwie war es dann erst so quasi abgeschlossen. Und war im letzten. Das ist eigentlich nur ein gutes Zeichen, dass ein Spiel, wenn das wirklich fertig ist, niemanden mehr interessiert, so mehr oder weniger, weil es vorher schon eigentlich gut lief. Der große Hype war halt lange vor Alpha, ja, definitiv. Aber das war sowieso auch so eine Sache, die jetzt nicht nur deswegen im Mai ein bisschen untergegangen ist, sondern weil im Mai halt auch noch so ein High-Prestige-Ding rauskam. High-Prestige vielleicht noch ein bisschen untertrieben. Ja, vielleicht ein bisschen. Es war vielleicht das Most Anticipated Game 2012. Es war auf jeden Fall, der Hype war definitiv ungeschlagen in 2012. Ihr wisst wahrscheinlich, wovon wir reden, nämlich von Lollipop Chainsaw. Richtig, das Spiel, das alles neu definiert hat. Die große Kontroverse 2012, Lollipop Chainsaw Massacre. Diablo 3, aber das ist jetzt so eine Sache, die lassen wir einfach mal unter den Tisch fallen. Wen hat schon in Diablo 3 interessiert, außer irgendwelchen alten Männern, die sich an gute alte Blizzard-Zeit erinnern? Richtig, so wie mich. Das okay, back to serious business. Ja, keine Ahnung. Ja, Diablo 3 kam doch raus. Keine Ahnung, ganz ehrlich, Diablo 3 war so... Diablo 3 wurde angekündigt und ich war mega gehypt, habe gesagt, wow, Diablo 2 habe ich ungefähr 15 Milliarden Stunden gespielt und Diablo 3 muss ich dringend haben. Dann kamen so die ersten Gameplay-Videos, die ersten Sachen kamen so raus, wie Blizzard damit umgeht, wie es aussieht, was sie machen und dann, es gab irgendwann so einen Tiefpunkt, so letztes Jahr, Oktober, November, Dezember rum, vorletztes Jahr, Oktober, November, Dezember rum, also 2011, wo für mich so der Punkt gekommen war, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, jetzt mittlerweile interessiert es mich gar nicht mehr. Es sieht so langweilig aus, so blöd, dieses ganze neue Talentsystem, das sie 5000 umgeworfen haben, also es hätte mich nichts weniger interessieren können. Dann kommt's raus und plötzlich merke ich so innerhalb von einem Tag, mich interessiert es überhaupt nicht und dann, oh Gott, eigentlich muss ich es irgendwie haben. Und ich habe dann echt lange ausgehalten, ich habe es mir auch, das ist so ähnlich wie Mass Effect 3, das habe ich mir auch vor 2-3 Monaten, glaube ich, gekauft und jetzt angefangen zu spielen. Aber es war dann wieder so eine kurze Zeit, so ein Monat plus minus irgendwie um Launch rum, war ich plötzlich mega gehypt und wollte es unbedingt haben. Eigentlich hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht so wahnsinnig viel Kohle übrig, dass ich es gelassen habe. Aber ja, war ein großes Ding, ne? Und vor allem jetzt nicht nur persönlich für uns, sondern auch allgemein, was natürlich ich, vor allem wir beide haben es ja zu dem Zeitpunkt nicht gespielt, was für einen riesen Hickhack es darum gab. Also ich habe ja von Anfang an gesagt, dieser ganze Hype ist eigentlich Quatsch. Und als dieser nette Herr von Blizzard, der offiziell in den Foren gesagt hat, vielleicht solltet ihr eure Erwartungen etwas runterschrauben, da habe ich noch gedacht, ich glaube, der Typ hat recht so. Also auf dem Blizzard natürlich dann irgendwie alle haben gedacht, wie kann man sowas sagen? Aber um ehrlich zu sein, habe ich auch das Gefühl, so viele Leute haben so einen Hype veranstaltet, von denen gab es garantiert 50% der Leute, 60, vielleicht sogar 70, zwangsläufig rein den Zahlen nach, die den zweiten Teil wahrscheinlich nie gespielt haben und die den zweiten Teil auch gar nicht kennen und die halt nicht verstehen, dass dieses Spiel, gerade der dritte Teil, das war auch so eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat, vom Prinzip her im Kern der zweite Teil immer noch ist so. Das ist halt ein Genre, das es halt in der Zeit zwischen Diablo 2 und Diablo 3 fast nicht gab. Kaum einer kannte das Genre überhaupt, so diese Art von Hack and Slay. Das heißt, die Leute haben sich ein Spiel gefreut, von dem sie eigentlich keine Ahnung hatten, wie es letztendlich sein würde. Und ich war mir 100% sicher, dass super viele Leute enttäuscht sein werden eigentlich, weil es nicht das ist, was sie erwartet haben. Und ja, letztendlich war es ja auch so ein bisschen so, als es war durcheinander irgendwie. Und das andere Ding ist ja auch, dass die Spieler, die Diablo 1, 2 kannten, ja auch nicht irgendwie das gekriegt haben, was sie haben wollten. Nee, also überhaupt nicht, ja. Ich war ja auch einer von denen. Ich habe ja auch gleich, also dieses Talentsystem finde ich auch immer noch, hätte ich mir gern anders vorgestellt. Also auch ich bin kein mega Fan von dem Spiel. Also ich, wenn ich jetzt Diablo 2.5 gekriegt hätte, wäre ich wahrscheinlich sogar glücklicher gewesen als mit Diablo 3, muss ich ehrlich sagen. Es ist immer noch ein gutes Spiel, keine Frage. Aber ich glaube, das war so eine Sache, es hat sich sehr zwischen die Stühle gesetzt. So, es hat die Hardcore-Fans enttäuscht, weil es zu casual war und die meisten Casual-Spieler nicht direkt angesprochen, weil das einfach nicht ihr Spiel war. Ja, es ist irgendwie überraschend, weil es, glaube ich, das erste Blizzard-Spiel seit langem ist, wo es geteilte Meinungen gibt. Und naja, ja, doch schon, ja, eigentlich schon. Ich meine, auf StarCraft 2 kam eigentlich gut an, also ja, müsste jetzt nicht vor allem, ja, definitiv, vor allem war es einfach so, das war das erste Blizzard-Spiel, das nicht einfach mit Lobeshymnen überschüttet und Instant Gold gewesen ist. Es hat schon gute Werte gekriegt, aber jetzt keine übermäßig guten, also jetzt. Und es gab auch genug Leute, die sich aufgeregt haben, also dieses ganze Ding mit dem Inferno-Modus, der am Anfang eigentlich fast nicht spielbar war, außer durch elendiges Farm oder Geldeinsatz quasi, da hat sich auch genug Leute drüber aufgeregt, ne, also das war ja auch nicht so richtig ideal. Ja, auch ein großes Ding, große Kontroverse, keine Ahnung. Ich im Nachhinein muss sagen, ich find's ganz cool, aber jetzt. Hast du das Auktionshaus aber benutzt? Ich habe das Auktionshaus auch schon genutzt, klar. Also ich meine, man verkauft so seinen eigenen Kram. Irgendwie, ich habe so ein paar Millionen Gold auch schon damit verdient irgendwie. Das ist schon ein paar Millionen Euro oder so. Also, das wäre geil, aber da würde ich hier nicht mehr sitzen. Ganz ehrlich, wäre ich raus hier. Wäre ich jetzt auf den Bahamas und dann würde ich es gehalten. Das Echtgeldkaufhaus habe ich noch nicht benutzt. Also, aber auch, weil das sich irgendwie für mich, glaube ich, nicht lohnt irgendwie. Ich glaube, die Sachen, die ich bislang gefunden habe, was jetzt nicht mega geiler Kram ist, den könnte ich halt für 1,50 verkaufen. So, oder, das ist ein Döner würde Blizzard noch irgendwie 10% oder ein anderes abgeben. Spiel auf Steam. Achso, ja, du hast recht, stimmt, das ist ja schon wieder ein halber Döner. Ich muss immer alles in Döner rechnen. Ein halber Döner ist eigentlich fast ein Spiel auf Steam, hast recht. Naja, egal, trotzdem, ich hab's noch nicht genutzt und ich werde es auch nicht nutzen wahrscheinlich, weil es mich auch nicht interessiert. Dich interessiert Geld Ahnung. Nicht? Natürlich interessiert mich Geld, aber in der Form ist mir zu kompliziert. Kann man einfacher reinkommen. Keine Ahnung, aber ich würde auch sagen, wir gehen weiter. Ach, Diablo 3 ist auch völlig überbewertet. Genau, im zweiten Quartal, wie jedes Jahr eigentlich, ganz wichtig, E3 in Los Angeles. Wie jedes Jahr auch, gehört es natürlich zu einer E3, dass man sich dann abends schön hinsetzt und bei einem Bier oder einer Tasse Kaffee sich die drei Pressekonferenzen der drei Großen anschaut. Mhm. Und sowas wie Kaffee hätte ich dieses Jahr auf jeden Fall sehr gut gebrauchen können, weil, mal ehrlich, die drei Pressekonferenzen, da war eine lahmer als die andere. Angefangen mit Microsoft, also das war wirklich Schlafen hoch 10, meiner Meinung nach. Microsoft hat ungefähr nichts gezeigt, was interessant war, außer Zahlen, Kinect, das mich nicht interessiert hat, keine neue Konsole, keine richtig tollen neuen Exklusivspiele. Alles, was sie gezeigt haben, waren Footage von Multiplattform-Titeln wie Tomb Raider und so weiter. Das einzige Exklusivspiel, was sie wirklich gezeigt haben, war Halo 4. Und Halo 4 interessiert mich ungefähr so viel wie kalter Kaffee oder so, keine Ahnung. Ja, mag ein gutes Spiel sein, interessiert mich aber nicht. Also Microsoft war schon mal sehr schlecht. Dann kam Sony. Sony hat's schon ein bisschen besser gemacht. Hat zumindest ein paar Exklusivspiele gezeigt mit Beyond. Erste Szene aus Beyond. God of War Ascension. Neuen Trailer zu The Last of Us. Also zumindest Spiele gezeigt. Auch jetzt nichts Spektakuläres Neues angekündigt oder so. Und dann kam mal Nintendo. Und Nintendo hatte halt da eigentlich schon diesen, wie viele schon gesagt haben, sie standen eigentlich mit dem Fußball vorm leeren Tor und haben es meiner Meinung nach total verkackt. Sie präsentieren eine neue Konsole und mit neuen Spielen und alles Mögliche und trotzdem fand es alle so, okay, sie haben Pikmin 3 gezeigt und danach wurde es nur schlecht. Dann kamen diese Dance-Spiele, dann kam am Ende Nintendo Land. Und dann sind sie ungefähr 10 Stunden auf Nintendo Land rumgeritten, was irgendwie keinen wirklich beeindruckt hat. 20.000 Stunden auf Nintendo Land und dann plötzlich, also ja, aber wir wollen sie ja nicht nur so nach Hause gehen lassen. Begleiten sie uns nochmal in das wunderbare Nintendo Land. Und dann siehst du dieses scheiß Pixel-Feuerwerk, da denkst du, what? Und damit wollt ihr jetzt eure neue Konsole präsentieren? Ja, jedenfalls, also, was Nintendo gezeigt hat, war, ich glaube, da waren sich sogar Nintendo-Fans einig. War einfach nur scheiße. Sorry. Ja. Also, ja, und insgesamt deswegen dachte ich schon, okay, diese E3 ist wahrlich enttäuschend, aber dann kam, wieder erwarten, Ubisoft. Ja, Ubisoft, keine Ahnung, wie das passiert ist. Also ich weiß auch nicht, also Ubisoft hat Sachen gezeigt. Also ich meine, klar, neues Assassin's Creed 3 Footage, dann Far Cry 3. Aber vor allem. Und dann kam Watch Dogs. Aus dem Nichts kam dieser Trailer. Und oder plötzlich das heißt waren Trailer, alle voll so krass, was das für ein Spiel. Also ich glaube, Watch Dogs hat war eindeutig Game of E3 dieses Jahr. Also definitiv. Ich habe dieses Gameplay gesehen und dachte mir, dieses Spiel will ich haben. Definitiv, ich fand's auch mega geil. Und ich bin ja auch irgendwie jemand, der sich von diesen meisten Sachen irgendwie da. E3 interessiert mich auch gar nicht so wahnsinnig irgendwie dolle. Und ich habe mir auch die ganze Pressekonferenz angeguckt. Könnte mir natürlich auch als PC-Spieler nichts egaler sein. Aber Watch Dogs war so eine Sache, wo ich dann im Nachhinein gedacht habe: irgendwie wird da schon viel drüber geredet, du hast ja auch gleich erzählt, ja. Ich habe in den Trailer angucken, war plötzlich voll drin und habe gesagt, geil, das Spiel muss ich auch dringend haben. Sieht super cool aus. Und ich meine, das Lustige an der ganzen Diskussion war ja, ich meine, machen wir uns nichts vor, die Grafik, die Ubisoft dann präsentiert hat, wird niemals auf einer Konsole laufen. Ja, aber das ist halt das große Ding. Nicht auf der momentan. Und da waren natürlich Nintendo-Fans, natürlich kommt das für die Wii U, weil das wird die Wii U schaffen. Jetzt sind wir alle schlauer. Es kommt aber leider jetzt auch nur für diese Generation von Konsolen. Also das heißt, letztendlich die Demo, die wir gesehen haben, wie immer, wird nur auf dem PC so aussehen und der Rest guckt ein bisschen in die Röhre. Ich hoffe für euch, dass sie wirklich so aussehen werden. Ich hoffe, dass für die auch. Und nicht nur, dass es nur so, okay, Grafikblender jetzt nur für die Demo. Und am Ende wird es so, Ich glaube, es wird mega geil aussehen. Man kann von Ubisoft halten, was man will, aber was Präsentation angeht, kriegen sie es normalerweise immer ganz gut hin. Ich denke auch, und vor allem, es sah auch wirklich wie halbwegs realistische Spielgrafik aus. Es sah geil aus, aber es sah durchaus lauffähig aus und es muss ja auch irgendwie gelaufen sein. Das war ja eine spielbare Demo. Das heißt also, sie müssen es auf irgendeinem PC gehabt haben, irgendwie der lauffähig war. Und sind wir ehrlich, irgendwie bis das rauskommt, ist die Hardware im Zweifelsfall besser geworden. Im Normalfall denke ich, wenn sie es nicht komplett versauen sollte, das auch dann später nicht nur auf heilen PCs mega geil aussehen. Also ja, fantastisch. Auch noch vor allem, das ist sowieso eine ganz schöne Sache für mich. Die ganzen Konsolenspieler werden super enttäuscht bei den Pressekonferenzen. Das Einzige, was richtig cool ist, ist Watch Dogs. Und das ist auch nur cool, weil es so mega geil aussieht auf dem PC. Wie befriedigend ist das bitte schon für uns PC-Spieler? Naja, wartet's nur ab, bis die neuen Konsolen angekündigt werden. Ja, die neuen Konsolen. Es kommt auf die alten Konsolen. Das ist mir egal. Und ganz ehrlich, ob die neuen Konsolen, da reden wir später noch drüber, ob die mit dem PC mithalten können, ist ja die nächste Frage dann. Aber bevor wir es noch vergessen über der E3, nämlich noch eine traurige Nachricht. Und das war das, was wir vorhin schon angesprochen haben. 38 Studios ist, zweiten Quartal auch dann pleite gegangen. Eine sehr traurige Geschichte. Andererseits eine sehr traurige Geschichte für 38 Studios, weil es echt schade war und weil es auch meiner Meinung nach, wie gesagt, völlig unverdient war. Es war nicht so, dass sie ein unfertiges Produkt abgeliefert haben, ein schlechtes Produkt. Es war ein sehr gutes Produkt, das auch sehr fertig war und es ist trotzdem irgendwie gefloppt, was schade war. Es war einfach wahrscheinlich riskant. Ich glaube, Kings of Amalur war schon eine teure Produktion. Und ja, und es hätte viel einspielen müssen und das ist mit einer neuen IP immer. Und es ist schade, weil sie den Mut gehabt haben, wirklich die Ressourcen aufzubringen, anstatt wenig Geld in Casual-Spiele zu stecken, um Geld zu machen. Richtig. Und wie gesagt, das Ergebnis ist, das kann sich auch echt durchaus sehen. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache, ne? Ein bisschen entmutigend vielleicht auch für andere Leute, die es versuchen würden und es jetzt vielleicht lassen. Aber was ich total cool fand daran, das ist irgendwie so, ne? Wir wollen ja auch das Positive an 2012 sehen. Wir wollen ja nicht nur traurig zurückblicken. Ja, nämlich andere Studios. Genau. Haben dann sofort Hilfe angeboten. Also der offizielle Naughty Dog Twitter-Channel hat dann gleich mal getwittert. Ja, alle Leute, die jetzt keinen Job mehr haben, bewerbt euch bei uns. Wir suchen immer talentierte Leute und ich weiß das jetzt nicht, was... Das waren die ersten, glaube ich, und es kam danach noch mega viel. Es gab ja sogar, ich weiß gar nicht, was, ich glaub, ein eigener Twitter... Auch was. Ich glaube, es gab einen eigenen Twitter-Channel, wo sich quasi Leute sammeln konnten, die den ehemaligen Designern und Programmierern und sowas von 38 Studios einfach Jobs anbieten wollten. Die haben quasi eine Gruppe gegründet, gesagt, hier, wir machen nur für euch einen kleinen Jobmarkt auf. Guckt an, was ihr irgendwie, ne, was ihr uns bieten könntet und bewerbt euch bei uns, fand ich super cool. Also da hat man auch gemerkt, dass diese ganze Videospielindustrie trotzdem irgendwie noch so ein kleiner idealistischer Haufen ist. So, ich meine, klar, da geht's auch ums Geld verdienen, aber die meisten Videospieler tun's halt aus, die meisten Programmierer und die meisten Designer tun's halt aus Überzeugung und nicht unbedingt wegen der Kohle wegen, weil auch immer noch für diese Leute, die Designer, eben nicht so mega viel Geld drinsteckt. Die meisten, die daran verdienen, sind die Publisher. Und auch aus Liebe zum Videospiel. Ich meine, das siehst du auch daran, wenn man bestimmten Entwicklern oder so auf Twitter oder so folgt, die spielen auch die Spiele von der Anführungszeichen Konkurrenz. Genau, ich meine, da hat sich letztens noch jemand total aufgeregt, dass der, ich weiß nicht mehr, ein ziemlich hoher Typ bei Sony hat in seinem privaten Twitter gesagt, ich habe mir gerade eine Wii U gekauft. Und ich meine, klar ist es irgendwie, würde dann sagen, weiß nicht, ob er das jetzt sagen muss, aber andererseits, er ist auch nur ein Videospieler wahrscheinlich. Richtig, und das ist doch geil. Also ich finde es mega cool, dass man halt genau so das Gefühl hat, so dass diese Leute halt für den künstlerischen Aspekt, für die Arbeit da sind, dass sie es aus Freude tun irgendwie und dass es nicht ums Geld verdienen geht und das ist natürlich so, ne, Publisher, VA und so, wie gesagt, haben klar, wir auch schon Geld gesagt, ist immer eine Rolle, die müssen Geld verdienen und so ein Kram, aber das sind die sich ums Geld kümmern und dafür können solche Leute sich erlauben zu sagen, hey, wir mögen auch die Produkte der Konkurrenz und wir finden die Spiele der anderen Leute mega geil und wir spielen sie gerne. Wäre das Schlimmste, glaube ich, was passieren könnte, wenn die Leute sagen würden, nee, nur unsere eigenen Sachen sind geil und wir spielen nichts anderes. Dieses Leben würde ich mir sehr langweilig vorstellen. Ich würde dann nicht mehr Videospieldesigner werden wollen. Nee, das auf gar keinen Fall. Also das war echt einfach eine sehr coole Sache, wo man gemerkt hat, so irgendwie die Industrie braucht gar nicht näher rücken, sie ist schon sehr nahe. Und im Fall von sowas, ne, wie gesagt, das ist eine kleine Tragödie, wo man weiß, es sind fähige Leute natürlich auch. Klar, Naughty Dog weiß auch ganz klar, die können halt es quasi sagen, ihr könnt euch bei uns bewerben, weil sie wissen, dass sie fähige Leute sind. Sie haben ja das Endprodukt gesehen und das war, wie gesagt, das konnte sich ohne Probleme sehen lassen. Von daher war das natürlich auch da nochmal eine Absicherung. Es war einfach echt cool zu sehen, wie die, ja, der Rest der Industrie darauf reagiert. War echt eine sehr schöne Sache quasi, was so die, ne, der nette Aspekt daran war, dass es eigentlich eine Tragödie war. Ja, das dritte Quartal, Genau, Sommerloch. Ja. Also es kamen schon ein paar größere Sachen, ein paar interessantere Sachen, aber letztendlich, ja, so viel passiert ist nicht. Was kam denn? Guild Wars 2. Ach ja, Guild Wars 2. Ja, wie gesagt, es kamen ja auch ein paar größere, kleinere Sachen. Ich meine, ja, Guild Wars 2, was soll ich dazu sagen? Ich, der nicht wirklich viel mit MMORPGs am Hut hat. Was mich an Guild Wars eigentlich schon immer, nicht fasziniert, aber ja, mehr interessiert hat als an allen anderen MMORPGs, ist eigentlich hier im Modell, dass du einfach keine Abo-Gebühren bezahlen musst. Richtig, und dass sie das von Anfang an gezeigt haben, das geht ohne Probleme. Richtig, so vor allem, dass es auch von Anfang an so darauf ausgelegt ist, also nicht wie EA, die halt jetzt im Nachhinein irgendeinen half-assed Free-to-Play-Mode irgendwie einbauen, sondern von Anfang an sagen, wir machen das so und wir denken, es funktioniert und es funktioniert. Es funktioniert ausgezeichnet. Und das Spiel ist, so was ich gesehen habe, fantastisch. Ja, definitiv. Also ich, wie gesagt, das habe ich leider auch noch nicht gespielt. Das ist auch noch so eins dieser Spiele, bloß da weiß ich ganz genau, wenn ich damit anfange, dann muss ich 200 Stunden investieren, grob über den Daumen mindestens. Und die habe ich gerade einfach nicht. Aber so, das ist auch noch so ein Spiel, das definitiv auf meiner Liste steht. Ich habe es jetzt schon beim Kumpel gesehen. Ein guter Kumpel hat mich mal so ein bisschen mitgucken lassen über Skype. Kann man so schön den Desktop übertragen. War sehr unterhaltsam, sehr cool aus. Hat mir so ein paar Sachen gezeigt, ein paar Sachen erklärt. Gerade das PvP sieht mega cool aus, muss ich sagen. Hat mir richtig gut gefallen. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, ne, es ist einfach schön zu sehen, dass es halt Leute gibt, die sich an diesem ganz kommerziellen vorbei schleichen quasi und sagen, ganz ehrlich, ist mir egal, was ihr erzählt. Wir glauben, es klappt und beweisen, dass es klappt so. Die brauchen keine Monatsgebühr, die verlangen keine 100 Euro für dieses Spiel. Ganz normal wie jedes Spiel, 50, 60 Euro, je nachdem, wie man es und wo man es kauft. Und trotzdem rechnet sich das für sie und trotzdem können sie Zeit und Geld investieren, um nachher die Server laufen zu lassen und. Einfach super cool und einfach ein sehr, sehr cooles Produkt, definitiv, ja. Genau, und ein anderes Produkt, das dürfte den Merlin auch gefreut haben. Oh ja, Dark Souls, fantastisch. Das erwähnen wir vor allem auch, ganz ehrlich, ne, Dark Souls ist eigentlich eine 2011 Veröffentlichung und es ist nur für den PC rausgekommen und wir erwähnen es zum einen, weil ich es einfach mega geil finde, ein großer Fanboy bin, aber zum anderen auch, weil es halt extrem cool war, dass es tatsächlich entstanden ist, weil es eine Online-Petition gab. Ich meine, ganz ehrlich, wann haben das letzte Mal Online-Petitionen bei irgendwas geholfen? Ich kann mich da nicht dran erinnern, dass es überhaupt jemals der Fall war. Ich fand es einfach super beeindruckend, dass ich eine Online-Petition, du hast mir das erzählt sogar. Ja. Du hast erzählt, hier, du wolltest das Spiel doch unbedingt spielen, es gibt eine Online-Petition. Ich trage mich ein und sehe, pff, wow, sind ganz schön viele Leute. Ist ja ganz cool. Aber dachte auch letztendlich, lass es 100.000 werden, das macht eh keinen Unterschied. Und am Ende kriege ich plötzlich mit, ja, nee, gar kein Problem. Die arbeiten jetzt tatsächlich dran wegen dieser Petition. Wie cool ist das denn, bitteschön? Also es macht doch super viel Hoffnung, dass sowas tatsächlich irgendwie mal, ne, was bringt so. Ich meine, gut, von der Umsetzung haben wir ja schon mal geredet und so. Ja, das war nicht perfekt. Ganz ehrlich, mir ist letztendlich Latte, wenn ich da mir ein Gamepad hätte verkaufen müssen. Ich finde es aber cool, dass ich das Spiel spielen kann, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Aber klar, Umsetzung hätte man besser machen können. Aber von so einem Studio war es vielleicht lernen sie sich aber im nächsten Teil dazu. Ja, Dark Souls 2, das ist natürlich auch noch so eine Sache, die dann später... Naja, wir wollen ja auch nicht so weit vorgreifen. Wir sind ja noch quasi in 2012. Richtig. Genau, und dann natürlich, September gehört zwar noch zu Q3, aber da beginnt ja schon mehr oder weniger das Release-Fenster für Weihnachten, kam ja wohl Borderlands 2. Kam der Grund, warum Spiel. Wir fast diesen Podcast verloren hätten. Was übrigens sehr lustig ist, super viele Leute haben tatsächlich gedacht, und es werden immer mehr, dass ich tatsächlich weg bin nach dieser einen Folge, in der ich es angekündigt habe. Keiner hat gerafft, dass das nur ein Witz war. Finde ich aber cool. Vielleicht habe ich dann den Eintrag doch ein bisschen zu ernst geschrieben. Andererseits, Ja, weiß ich auch nicht genau. Es haben auch viele Leute mich angeschrieben. Leute haben mich gefragt und gesagt, hey, warum warst du eigentlich zwischendurch weg? Oder hey, bist du wirklich weg? Ja, keine Ahnung, nö, war ich nicht. Aber das war sehr lustig. Tatsächlich hätte es aber ja doch durchaus passieren können. Also Borderlands 2 war so, wie war das so? Das war so meine Zeit, glaube ich, für Spiele in dem Jahr. Borderlands 2, ja, keine Ahnung. Hat ein paar Game of the Year Awards gewonnen. Best Multiplayer, glaube ich, fast überall. Außer bei Game Trailers und so ein, zwei Sachen. Aber die meisten haben irgendwie Best Multiplayer an Borderlands verteilt. Und ja, völlig zu Recht, keine Ahnung. Koop ist wieder am Kommen. Auch eine sehr schöne Sache. Da werden wir gleich noch im nächsten Quartal noch drauf kommen. Und da werden wir auch noch mal so ein bisschen auf das eingehen, was wir von euch gekriegt haben. Super cool. Die Rückmeldung einfach. Aber ja, Borderlands 2, Koop-Spiel und mega erfolgreich. Alle haben Bock auf Koop. Endlich. Schön. Ja, ich habe auch Bock auf Koop. Ich glaube, alle hatten immer Bock auf Koop, aber die Entwickler wussten das nicht. Ich meine, ich hatte schon immer Bock auf Koop, aber ich muss halt leider sagen, Borderlands war First-Person-Shooter. nicht so, aber ich habe mich mittlerweile bereitschlagen lassen. Ich habe mir Borderlands 1 in der Game of the Year Edition auf jeden Fall schon mal bestellt und werde das demnächst mit einem Kumpel auf jeden Fall angehen, weil Coop ist einfach fantastisch. Coop ist geil, ja. Und es kann eigentlich nicht genug Coop-Spiele geben, deswegen appelliere ich eigentlich immer an alle Entwickler, macht wieder mehr Coop, egal ob lokal oder über online. Es macht einfach fantastisch viel Spaß. Wenn, selbst wenn das Spiel nicht ganz so gut ist, Coop kann alles retten. Coop kann wirklich alles retten. Also ja, ich glaube, so. meine Erinnerungen an Resident Evil 5 sind auch besser nur wegen Coop. Ja, aber bei mir, auf gut, ich habe Resident Evil 5 Erinnerung nur Coop. Halt. Ich habe es auch nur im Coop gespielt, aber ich glaube, Singleplayer ist mir nicht so gut gefallen. Nee, garantiert nicht. Also es ist wirklich so. Und ich meine, es kommt ja auch mehr Coop. Es kommt wirklich immer mehr Coop und es ist einfach... Ich weiß auch gar nicht, warum, woran das liegt. Ich messe mich auch gern mal mit Leuten. Ich mag auch halt das Kompetitive irgendwie im Multiplayer, aber es macht einfach viel mehr Spaß. Und ich meine, ganz ehrlich, koordiniert in Anführungsstrichen. Ich brauche jetzt auch keinen mega komplexen Taktik-Shooter, bei dem jeder genau das machen muss. Ich meine, davon gab es ja auch schon immer welche. Also. Ja, richtig, die gab es auch immer mal wieder. Aber ich finde es einfach cool, mit einfachem, netten Teamplay, das gut zusammen funktioniert, einfach gemeinsam irgendwie ne Objectives zu erfüllen und wie Gegner zu besiegen, egal was man im Spiel macht, wenn man das zu zweit macht und ein bisschen koordinieren kann, macht es einfach gleich viel mehr Spaß. Und Borderlands 2 ist, finde ich, ein perfektes Beispiel dafür. Ich meine, ich habe jetzt mehr als genug Zeit damit verbracht. Wir haben immer zu dritt, wir haben auch schon zu zweit gespielt. Du kannst einfach wunderbar und cool die Charaktere gemeinsam spielen und aufeinander auslegen und es funktioniert. Also, ja, auch definitiv kann ich mich anschließen, mehr Koop, mehr Koop, immer mehr Koop. Ja, was eigentlich ein guter Übergang zu Q4 ist, nämlich da erschien als erstes Resident Evil 6. Resident Evil 6, und Resident Evil 6 ist wahrscheinlich neben Mass Effect 3, Diablo 3, wahrscheinlich das mit, ja, kontroversesten, diskutierteste Titel des Jahres. Ja, definitiv. Vielleicht sogar der kontrovers diskutierteste Titel. Wahrscheinlich, vor allem, wenn man sich jetzt die Franchise History so anschaut, muss man schon sagen, dass extrem viele Leute enttäuscht waren, vor allem nachdem Capcom noch ein bisschen großspurig angekündigt hat, dass man vielleicht wieder ein bisschen mehr Back to the Roots gehen will. Oh ja, das war auch so eine Sache, wo ich gedacht habe, nachher, wow, das war ein scheiß Move so. Und vor allem, die ersten Szenen mit Leon sahen ja auch irgendwie so aus. Ja, und wir haben beide Spiele noch nicht gespielt, weil wir es beide erst im Coop spielen wollten. Ich aber natürlich in Belgien war und es nicht funktioniert hat. Richtig, wir konnten leider nicht. Aber was ich halt schon bisher gehört habe, ist halt, das ist nicht Resident Evil, sondern Call of Evil oder, keine Ahnung, Resident of Duty nicht. Oder irgendwie sowas. Nicht Resident of Duty. Aber was wir natürlich von euch schon bekommen haben, ist, dass es, ja, wie zu erwarten war, im Coop macht es halt doch irgendwie Spaß. Ja, und das kann cool. Ich mir natürlich auch, das kann ich völlig nachvollziehen, dass es Spaß macht. Ja, genau. Also wir haben, ja genau, Claudia hat geschrieben, dass sie es mit ihrem Freund zusammen gezockt hat und dass es deswegen einfach mega cool war. Und ganz ehrlich, wie wir es gerade schon gesagt haben, ich glaube, letztendlich Resident Evil 5 hätte mir persönlich wahrscheinlich gar nicht gefallen, aber es war einfach mega cool zu sagen, ich nehme Scharfschützengewehr, du nimmst die Schrotflinte, ich halte dir vom Hals und du gehst mitten rein. Es war einfach, und das war so einfach, aber so gut. Ich glaube nur, das Problem, was Resident Evil 6 möglicherweise haben könnte, wenn wir es im Coop spielen, ist, dass ich natürlich schon andere Coop Third Person gespielt habe und da ist zum Beispiel Gears of War halt mehr oder weniger der Meister im. Ja. Und was ich halt schon so vom Deckungssystem so mitbekommen habe, da kann Resident Evil 6 einfach nicht mithalten. Und deswegen glaube ich, es wird schon Spaß machen, glaube ich, im Coop, aber es muss dann halt, je actionmäßiger es wird, dann auch den Vergleich mit gleichwertigen Coop-Shootern dann auch irgendwie akzeptieren und halten können, ja, stimmt schon. Also ich bin gespannt drauf auf jeden Fall. Also pauschal war ich an Resident Evil 5 auch nicht wahnsinnig interessiert. Im Koop hat es super Spaß gemacht auf jeden Fall. Gibt auf jeden Fall bessere Koop-Spiele, es war ein gutes. Und entsprechend würde ich sagen, keine Ahnung, Resident Evil 6, ich gebe ihm dieselbe Chance. Vermutlich werde ich auf gleiche Art und Weise davon letztendlich auch begeistert sein. Wir werden es auf jeden Fall spielen. Dafür sind wir einfach zu große Fans der Serie. Richtig. Und das steht einfach noch an. Jetzt, wo Jinjo demnächst wieder da ist, da steht noch einiges an. Aber das ist auf jeden Fall auch eins von denen. Was noch rauskam, Oktober, November wurde es natürlich dann immer mehr mit Spielen, die rausgekommen sind. Unter anderem auch, und das ist eine Sache, die mich persönlich super interessiert hat, Dishonored. Und Dishonored war ja am Anfang des Jahres, beziehungsweise ich glaube sogar schon letztes Jahr, so ein kleines Spektakulum, einfach weil es halt Bethesda war und weil die gesagt haben, hey, wir machen eine neue IP so. Und das ist halt, ich meine, Bethesda hat einen der am längsten laufenden IPs in Videogaming. Ich meine, Elder Scrolls sind halt Elder Scrolls. Auch wenn es noch nicht so viele Installationen gab, das existiert halt seit Ewigkeiten. Und auch davon abgesehen, ist es halt, ne, Bethesda Zenimax ist halt einfach ein großer Publisher, großes Konglomerat irgendwie und die sind ja selten wirklich begeistert von neuen IPs und die haben gesagt, hey, wir machen eine neue IP und bam, war ein neuer IP da. Ich meine, klar, Arkane hat es entwickelt. Ich liebe Arkane, um das schon mal vorweg zu sagen. Ich finde, die sind einfach super fantastische Leute. Ich habe Arx Fatalis geliebt, das erste Spiel von denen. Ich weiß gar nicht, ob es das erste Spiel von denen war, es war auf jeden Fall eins der ersten. Super geil, habe ich letztens erst wieder gespielt, hat mir so viel Spaß gemacht. Dark Messiah war super, Dark Messiah of Might and Magic war richtig cooles Spiel. Und Dishonored ist Dishonored, keine Ahnung. Also es hat funktioniert, man kann neue IPs launchen, man muss sich nicht irgendwie hinter seinen Sequels und Sequels verstecken. Da gab's doch neulich wieder diese beschissene Aussage von, ich glaube, irgendeiner von EA, der gemeint hat, neue IPs am Ende einer Konsolengeneration lohnen sich nicht. Also ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben, aber ich fand die Aussage einfach total bescheuert. Naja, gut, ist sie auch einfach. Ich meine, aus seiner Sicht macht es wahrscheinlich Sinn, ne? Weiß ich nicht, mit einer neuen IP, entweder, egal wie du es siehst, wenn du sagst, neue IP ist zu viel Risiko, wir verdienen nicht genug Geld, oder neue IP hat potenziell wesentlich mehr Geld auf einer neuen Konsole. Rein fiskal gesehen quasi, wenn man sagt, okay, es geht nur um die Kohle, kann ich das schon verstehen, aber klar, aus Spielersicht und auch allgemein aus ne, nicht nur rein finanzieller Sicht, ist das völliger Quatsch. Ja. Dishonored hat's gezeigt und es hat wunderbar funktioniert. Und eigentlich die Most Wanted Games für nächstes Jahr, worauf wir später noch zu sprechen kommen, da sind auch viele, ja nicht viele, also es sind auf jeden Fall auch neue IPs dabei. Richtig, es sind neue IPs dabei und es sind vor allem so ein bisschen Reinventions dabei, ne? Also so eine Neuauflegung von alten IPs, die aber grundlegend viel einfach ändern. Und letztendlich, klar, vom Finanziellen gesehen, wie du auch schon gesagt hast, verständlich, aber ich glaube, für uns Spieler ist einfach eine neue IP immer wieder was völlig Frisches. Nicht, dass ich kein Fan auch von Sequels sein kann. Ein gutes Sequel ist immer noch ein gutes Spiel, aber etwas völlig Neues, das erzeugt dann in einem Spiel halt immer noch was ganz anderes. Also auf jeden Fall, vor allem, wenn man dann das erste Mal, die ersten Screenshots, die ersten bewegten Bilder, das war bei Dishonored auch gerade sehr cool und das konnte man daran sehr schön sehen. Das Art-Design irgendwie, dann hat man die ersten Art-Design-Sachen gesehen und gleich gesagt, wow, sieht super cool aus, erinnert mich an das und das und das. Dann hat man mitgekriegt, dass es auch einer der Art-Designer von Half-Life war, wo man den Stil ein bisschen wiedererkennt, aber ganz klipp und klar auch sieht, das ist trotzdem eine sehr eigenständige Welt. Das macht einfach diesen Spaß, hat man halt an anderen Spielen nicht. Da sieht man, okay, was ist Cooles dazugekommen, aber dieses eine komplett neue Welt entdecken, das hat man halt nur bei einer neuen IP und das macht schon Unterschied. Okay, vielleicht nicht bei allen, also mein Final Fantasy hat halt bei jedem Hauptteil eine andere Welt zum Beispiel. Ja, okay, gut, da ist halt wieder was anderes. Also da gibt's dann, also da sind Sequels dann halt auch nicht, sag ich so 90% gleich, sondern vielleicht zu 20 oder 30. Ja, gibt halt schon so ein paar Basic-Sachen, aber der Rest ist halt dann doch wieder neu und klar. Aber neue IPs generell natürlich wieder. Neue IP. Und auch so mehr, sag ich mal, mehr unerforschtes Terrain für den Spieler. Ja, auf jeden Fall, macht immer Spaß. Was hatten wir denn noch im vierten Quartal? Da ist ja einiges gekommen. Ja, jährlich grüßt das Murmeltier. Ist auch beim Ubisoft nicht anders. Assassin's Creed 3. Aber ist ja auch mal wieder ein netter Gruß vom Murmeltier. Der hat mir ja durchaus Spaß gemacht. Ich meine, Assassin's Creed 3 muss ich auch noch spielen, steht auch noch definitiv auf meiner Liste. Setting hätte ich mir wahrscheinlich interessantere vorstellen können, wobei ich als ein Viertel Historiker natürlich auch mit dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg auf jeden Fall leben kann. Es gäbe auf jeden Fall Settings, die mich noch mehr interessieren würden, aber es ist auf jeden Fall auch ein Setting, mit dem man gut arbeiten kann. Ja. Und das, was ich bis davon gesehen habe, ist auch wieder, ja, es ist halt Assassin's Creed. Man kann sich jetzt über bestimmte Designentscheidungen aufregen oder nicht. Aber letztendlich, ich glaube, die Formel, die hat meiner Meinung nach ab Teil 2 sehr gut funktioniert und wird auch weiterhin gut funktionieren. Ganz ehrlich, meiner Meinung nach ja schon ab Teil 1. Ich war ja einer von denen, die Teil 1 super gern gespielt hat. Also mir hat das mega Spaß gemacht, obwohl es super repetitiv war. Ich kann auch die ganzen Kritikpunkte verstehen, aber... Ja, Teil 1, also als komplettes Spiel, also was allein das Gameplay angeht und die Gameplay-Erfahrung war absolut fantastisch. Ja. Aber das Spiel hätte auch, wenn das Spiel nach 2 Missionen zu Ende gewesen wäre, hätte ich vielleicht gesagt, oh, das war ein fantastisches Spiel. So war es eigentlich zu lang, weil zu wenig Möglichkeiten. Ja, das stimmt. Es ist zu oft dasselbe passiert und es war sehr lang dadurch, dass man halt immer wieder die gleichen Aufgaben erfüllt hat. Wie gesagt, gestört hat es mich überhaupt nicht. Ich fand es von Anfang an cool und Assassin's Creed 3, ja, also bei mir ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr wie bei dir und ich glaube auch geht eher so noch mehr Deutschen, wahrscheinlich so ähnlich wie mir, amerikanischer Unabhängigkeitskrieg. Puh, als ich das gesehen habe, habe ich gleich gesagt, oh, scheiße, das wird das erste Setting sein im Assassin's Creed Franchise, das mich so... Naja, gar nicht interessiert ist übertrieben, aber das mich auf jeden Fall nicht irgendwie gleich reinzieht, wo ich gleich sage, wow, cool, ich hab Bock irgendwie halt durch, weißt du, durch Rom zu rennen irgendwie in der Zeit oder so ein Kram, sondern, ja, weiß ich auch nicht, durch Bäume klettern irgendwie in Amerika zu der Zeit des Unabhängigkeitskrieges ist irgendwie nicht so mega spannend für mich, aber keine Ahnung, es ist halt Assassin's Creed, es macht bestimmt mega viel Spaß, ich nehme an, Gameplay wird super sein, steht weiter unten auf meiner Liste, aber es kommt auf jeden Fall noch und ja, wie gesagt, ist eins von diesen alle Jahre grüßt das Murmeltier, aber ich freue mich drüber. Zu einer Sache, ja, alle Jahre grüßt das Murmeltier, ja. Und I don't give a crap. Richtig, aber vor allem... Aber der Rest of the world gives a crap. Ja, irgendwie richtig. Also irgendwie, ja. Alle Jahre grüßt das Murmeltier, Version 5000 und es ist halt Call of Duty. Keine Ahnung, es gibt kein Jahr ohne Call of Duty irgendwie mittlerweile mehr. Und was soll man zu Call of Duty noch sagen? Ich meine, ja. Diesmal haben sie, glaube ich, den Verkaufsrekord gebrochen oder den Umsatzrekord oder ja, sie eine haben Milliarde schneller als Avatar und Konsorten. Ja, also es war halt ein riesen Mega-Erfolg und ein Stück weit... vielleicht möchte ich das als Spiel auch nur, aber ich habe auch so den Eindruck von dem, was ich mitkriege, es gibt genug Leute, die kaufen dieses Spiel rein wegen dem Multiplayer. Und man kann ja sagen, was man will. Es ist auch legitim. Es ist wohl gesagt, es ist legitim und man kann auch sagen, was man will, aber der Multiplayer funktioniert und macht Spaß. So. Also ich selbst habe ihn, den neuen, noch nicht gespielt. Ich kenne die alten Multiplayer-Teile zum Teil und die machen immer Spaß. Es ist halt schnell, es ist halt einfacher Einstieg, cooles Belohnungssystem, es funktioniert sehr flüssig, kann man nichts gegen sagen. Und wenn man es sich wegen Multiplayer kauft, dann kann ich selbst nicht mal was dagegen sagen, obwohl ich gern meckern würde, aber letztendlich muss ich sagen, ja, stimmt schon, wegen Multiplayer kann ich es nachvollziehen. Was für Leute sich dann da hinsetzen und obwohl der Teil ja sogar noch echt ganz gut sein soll, Black Ops 2, auch vom Solo-Spiel her, trotzdem. Also irgendwann ist einfach vorbei, ich brauch's nicht mehr, so Schluss. Dann setzt euch doch mal hin, Infinity Ward, und zeigt, dass ihr diese coole... Ich find's halt, ich weiß nicht, ich find's halt so, ja, nicht ironisch, aber vor, weiß nicht, 6, 7 Jahren haben sich alle aufgeregt, jeder Ego-Shooter ist ein Weltkriegs-2-Shooter. Dann kommt Call of Duty 4, Modern Warfare 1, und alle sagen, oh mein Gott, endlich mal ein neues Setting. Und alle fanden es unfassbar gut. Und plötzlich, Battle of Honor spielt jetzt in dieser Zeit Battlefield komplett. Und plötzlich sagen alle wieder, jetzt hätte ich gern was anderes. Jetzt hätte ich schon gern wieder Zweiten Weltkrieg-Shooter. Ja, weil ich weiß nicht, wann kam der letzte Zweite Weltkrieg-Shooter raus? Es muss Jahrzehnte her sein. Also gefühlt. Der letzte große, definitiv, ja, auf jeden Fall. Und ja, keine Ahnung, Call of Duty ist für mich einfach durch, also mich interessiert es nicht mehr. Call of Duty Modern Warfare 2. Ehrlich, wenn jetzt irgendein Ego-Shooter im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg irgendwie rausbringen würde, würde ich viel sagen, oh mein Gott, vielleicht muss ich das sogar spielen. Es gab ja einen coolen Ansatz, es gab ja Darkest of Days. War das Erste Weltkrieg oder so? Nee, das war Zeitreise, du bist in der Gegend rumgereist. Also der Ansatz war mega cool, leider war das Gameplay so crap, dass man es nicht spielen konnte, aber der Ansatz war sehr cool, sowas würde ich gerne öfter sehen. Call of Duty Black Ops 2, keine Ahnung. All hail Call of Duty irgendwie, der Hypnotoad der Videospielbranche. Und dann springen wir auch, springen wir eigentlich zu einem noch größeren Kandidaten in der Hinsicht. Naja. Ja, doch. Ehrlich gesagt, die haben das erfunden, was Call of Duty jetzt gerade macht. So. Halo war so, okay, jetzt kann es aufhören. Es kommt noch eins. Jetzt sagen sie hören auf. Oh, es kommt doch noch eins. Ja. Ja, ich weiß, aber, vielleicht übertreibe ich es auch. Aber Halo ist natürlich wieder... Ich weiß, vielleicht kann ich es auch als Nicht-Konsolenspieler kann ich es vielleicht auch nicht nachvollziehen. Ich glaube, das Ding ist einfach, Halo ist halt, Master Chief ist halt für die Xbox, glaube ich, mittlerweile das geworden, was halt Mario auf Nintendo ist. Ja. Und ich glaube nicht, dass Bungie von vornherein wollte, dass der Master Chief diese, was heißt wollte, aber nicht erwartet, dass der Master Chief diese Rolle irgendwann einnehmen würde, aber de facto ist nun mal so, dass Master Chief die bekannteste Xbox-Figur ist, mit Abstand. Und dann ist natürlich klar, dass Microsoft auf jeden Fall alles probieren wird, um diese Franchise irgendwie am Leben zu halten. Und ich glaube, das ist anders als bei Call of Duty, dass nicht nur, dass irgendwie keine, sag ich mal, Repräsentationsfunktion hat. Wie Halo. Nein, natürlich nicht, hat's auch nicht. Da hast du ja auch recht. Und ich kann es ja vielleicht auch, wie gesagt, nur nicht verstehen, weil ich halt weder Halo 1 noch 2 noch 3 noch irgendwas ausgespielt habe. Ich bin auch kein Halo-Fan, jetzt verkleide ich hier sogar Halo. Meine ja, Gott. Ist auch gut so. Irgendwer, weißt du, the devil's advocate. Irgendwer muss halt, ne, auch den schrecklichen, seelenlosen, ach, jetzt übertreibe ich. Nein, es ist wirklich so, dass mich Halo einfach als Außenstehender habe ich noch nie verstanden, Punkt. So, keine Ahnung. Ich habe das auf der Xbox nie gespielt, das stimmt. Ich habe Halo die PC-Umsetzung gespielt, relativ zeitnah, als sie rauskommt, und gedacht, boah, ist das lausig. Kann man auch anders sehen bestimmt, aber ich fand es so. Halo 2 war, ja, als es dann auf dem PC rauskam, so irrelevant, dass es irgendwie 10 Generationen hinterhergehängt hat. Und es war für mich einfach nie mein Spiel. Und auch selbst bei Konsolenshootern war ich immer der Meinung, gibt es viel bessere. Ich meine, scheiß auf den blöden Master Chief und was es irgendwie für die Xbox bedeutet hat, als Spiel hat es mich einfach nie umgehauen so. Aber wie gesagt, ich kann es auch nachvollziehen. Du hast natürlich auch recht, ganz ehrlich, an Microsofts Stelle würde ich mit dem Master Chief auch hausieren gehen, solange es geht halt. Und wenn ich dann sage, mit 3 ist es vorbei und stelle fest, 3 verkauft sich aber immer noch für geschnitten Brot, dann mache ich auch noch einen 4. Ist ja auch in Ordnung. Meine Güte, irgendwie, die müssen auch Geld verdienen und ein Stück weit kann ich es auch nachvollziehen, aber trotzdem, ach, Halo 4. Reden wir nicht mehr drüber, würde ich sagen. Es war so das Ende des Jahres sowieso und es kommen jetzt sowieso die letzten Sachen quasi, die noch passiert sind. Hitman Absolution, müssen da noch viel zu sagen. Ja, keine Ahnung, komisch aus den Nonnen. Die Nonnen-Assassinen waren nochmal so ein geiler Aufreger. Was mich eigentlich so als erstes da irgendwie einfällt. Ja, richtig. Und was mir noch einfällt, ist diese schöne Facebook-App, die sie dann relativ schnell wieder gezogen haben, in der man seine Freunde beleidigen konnte. Wo man seine Freunde beleidigen konnte und einen Hit auf sie ansetzen konnte. Das war auch, ja, gute Idee, gut umgesetzt und zu Recht auch sofort gut schnell wieder verschwunden. Hitman hat eher so mit so Kontroversen auf sie aufmerksam gemacht. Gameplay-mäßig waren viele enttäuscht. Mir inklusive. Ich mach die Hitman-Spiele und hatte irgendwie das Gefühl so, dass Absolution, ja, fällt so ein bisschen aus der Sache raus. Keiner weiß so genau, warum. mittelmäßiger Abschluss, würde ich sagen, des Jahres so ein bisschen, könnte man fast sagen. Ja, ich muss irgendwie sagen, dass, was Spiele angeht, waren die Spiele, die vor Weihnachten rauskamen. Ja, weiß nicht, also in der Vergangenheit war es irgendwie immer besser, aber mittlerweile ist halt, kommt dieser, also das, was halt jedes Jahr kommt, kommt immer in dieser Phase und ja, das, was nicht jedes Jahr kommt, kommt halt früher. Also es kommt einiges früher und vor allem, interessant auch, vieles kommt einfach auch später, also da kommen jetzt auch gleich... Also ist natürlich die Definition, was ist früher, was ist ja, später, richtig. Aber... Ja, nee, aber sagen wir mal, ne, früher ja. Im Sinne von, es kommen einige früher im Jahr mittlerweile und vor allem auch später, weil jetzt einfach... Also das nach Weihnachten, also das... Ja, ja, aber es gibt auch einige quasi, die dann auch, ja genau, nach Weihnachten im nächsten Jahr kommen, früher gerade, da sind echt einige große Titel, da werden wir gleich noch drüber reden. Ja, stimmt schon, das Weihnachtsgeschäft war irgendwie ein bisschen uninteressant eigentlich. Ich meine, klar, Dishonored war cool, Assassin's Creed 3 super, aber ansonsten war einfach so mega viel nicht los. Und dann kam natürlich noch Hardware. Richtig, Hardware. Das ist natürlich jetzt auch so die große Sache, ja. Viertes Quartal war ja auch Wii U Launch. Richtig. Und wir haben jetzt, ich glaube, in den 8 Folgen, die wir vorher schon gemacht haben, genug über die Wii U geredet. Ihr wisst mittlerweile alles darüber. Ihr wisst auch, wie wir dazu stehen. Aber ja, natürlich, Wii U Launch wahrscheinlich, zumindest auf jeden Fall konsolentechnisch, das Highlight 2012. Ich meine, Eine neue Konsole. Ja, richtig. Es hat lang genug gedauert. Kann man schon so sagen. Ja. Ich meine, es ist schon richtig, wir prügeln jetzt irgendwie auf dieser News-Leiche Wii U schon seit einem halben Jahr rum. Aber es ist halt auch... Ja, es ist halt die Wii U und es ist halt eine neue Konsole und es ist so, na klar, diese vollmundige Versprechung, es wird die neue Konsolengeneration einläuten, ist natürlich Quatsch, aber es war trotzdem die erste neue Konsole, die wir seit langer Zeit gesehen haben. Es hat auch vieles verändert irgendwie, es war super spannend zu sehen, was damit passiert, wie sich dadurch auch die Wii U in die alten Konsolen mit eingliedert, darüber spekulieren, was jetzt mit der nächsten Generation passiert. Wii U Launch war am Ende des Jahres einfach das große Thema, definitiv. Und so viel will ich mal ein bisschen vielleicht vorwegnehmen, weil... Da wir zwar ja vielleicht mal ein bisschen so auf diese Wii U einhacken, haben wir vielleicht mal gedacht, dass wir uns vielleicht auch mal nächstes Jahr vielleicht mal einen, ja, Gast mit ins Studio holen, der dann auch nicht Nintendo-Fanboy ist, aber der durchaus... wir können das ruhig schon so sagen, der alte Fanboy. Aber der auf jeden Fall die Wii U hat, auch schon sehr viele Stunden mit dir verbracht hat und der mit Sicherheit eine sehr viel objektivere, zumindest eine andere subjektive Meinung zur Konsole vertreten kann, als richtig, wir es tun. Und vor allem eine Meinung, die jetzt in dem Sinne auch einfach faktenmäßig ein wenig besser begründet ist für ihn persönlich, als unsere Meinung, die jetzt nur auf den Sachen basiert, die wir gesehen und gehört haben. Richtig. Wir hatten sie selbst noch gar nicht in der Hand. Er hat einfach schon viel Zeit damit verbracht. Wir werden nachher nochmal kurz sagen, was wir noch in Zukunft für den Podcast planen, aber stimmt schon, das können wir jetzt vielleicht kurz vorwegnehmen. Über die Wii U, aber auch für andere Sachen. Wir werden in Zukunft öfter mal Gäste einfach beim Podcast haben und das wird so einer der ersten Experten quasi sein, den wir uns dazu holen werden. Freut euch schon drauf, sehr unterhaltsamer junger Mann und das werdet ihr dann ja 2013 auch noch von uns zu hören kriegen. Was natürlich noch ein bisschen trauriger war, quasi so zum Ende des Jahres nochmal, es gab dann auch, was wir vorhin schon gesagt haben bei Peter Molyneux, einige Leute, die Videospielindustrie tatsächlich auch dann ganz verlassen haben. Allen voran definitiv Cliff Bleszinski von Epic. Hat sie nicht komplett verlassen. Nee, der hat sie nicht komplett verlassen, aber erstmal... Der hat Epic verlassen. Richtig, Epic verlassen und er hat auch gesagt, er macht erstmal Pause und er macht erstmal nichts mehr mit im Videospieldesign-Bereich. Wird später noch vielleicht mal zurückkehren, das schließt er nicht aus, aber er ist zumindest erstmal für uns Spieler als jemand, der halt Videospiele in dem Sinne mitbestimmt designt, erstmal, weg. Ich meine, dass er letztens gesagt hat, dass er ein neues Studio gründen will. Ja. Oh Mann, ey, gut, ich bin einfach nicht aktuell informiert. Er hat auf jeden Fall am Anfang gesagt, er wäre erstmal. Ich glaube, er will ein neues Studio machen, weil er will nicht als der Mann in Erinnerung bleiben, der nur UT und Gears gemacht hat, sondern. Nur UT und Gears, ja, hat er recht. Irgendwie würde ich auch nicht gerne wollen. Nur zwei riesige Franchises. Ja, also er möchte den nächsten Schritt machen. Er ist halt schon, er ist nicht so alt, ich weiß nicht. Aber er ist schon lange dabei. Aber er ist schon extrem lang dabei. Und definitiv. Hat auf seiner Liste auf jeden Fall schon Spiele. Ich meine, hallo, er hat halt Epic auch ein Stück weit, immer begleitet ist halt über Epic. Jahre. Ich meine. Ja. Definitiv. Er bleibt uns anscheinend dann doch erhalten. Es gab da eine ganz lustige Anekdote. Also ich follow ihm ja im Twitter und er war anscheinend mit seiner Frau in Paris und da soll ihm anscheinend, also es gibt ein Foto davon, die er selbst gemacht hat, Ubisoft ihm ein Handy geschickt haben, das mit Ubisoft-Logo und einer Nummer drauf. Echt? Ja. Hat er angerufen und was haben sie gesagt? Ich weiß, ob er angerufen hat, aber ich fand das ein bisschen cool. Das war wirklich so, Cliffy B kommt nach Paris, wir müssen ihn irgendwie haben, schickt ihm ein Handy mit unserem Logo drauf, nur unserer Nummer, er soll uns anrufen, er ist immer willkommen. Das ist echt mega cool. Fand ich fantastisch, die Aktion. Also, ja, das ist echt eine ziemlich coole Aktion, sowas soll es öfters geben. Sehr lustig auf jeden Fall. Cliff Bleszinski verlässt Epic und... für mich persönlich eine viel größere News, das ist wahrscheinlich wieder sehr, sehr subjektiv, Ray Mazuka und Greg Zeschuk, das haben wir auch schon mal gepostet auf unserem offiziell auf unserer Facebook-Seite, haben BioWare verlassen und BioWare komplett verlassen. Die sind raus so. Also die Gründer von BioWare, die beiden Leute, die irgendwie so single-handedly ein Stück weit das, ja, den meisten Einfluss irgendwie auf das moderne RPG und allgemein auf RPGs überhaupt hatten, haben die Industrie komplett verlassen. Die Jungs sind raus irgendwie. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, Greg Zeschuk hat, glaube ich, gesagt, er möchte jetzt Wein anbauen oder sowas. und Ray Mazuka weiß, hat, glaube ich, noch gar keine konkreten Pläne. Die beiden wollen erstmal raus. Sie schließen nicht aus, auch dass sie irgendwann wieder zurückkommen, aber für den Moment ist erstmal weg. Und ich bin irgendwie der Meinung, meine Güte, BioWare ohne die beiden. Ich meine, es gab nie BioWare ohne die beiden. Jetzt gibt's das plötzlich. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, um ganz ehrlich zu sein. Wart einfach das erste Spiel ab, dann weißt du es wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon. Es kann auch ohne sie funktionieren. Ich meine, letztendlich waren sie hauptsächlich dann auch, ne, Chef der Firma und haben auch wesentlich mehr mit der Bürokratie quasi zu tun gehabt, als mit dem eigentlichen Spielentwickeln. Aber trotzdem irgendwie zwei absolute Veteranen und zwei meiner absoluten Lieblingsdesigner auch und für mich irgendwie ja sehr wichtige Leute in der Industrie haben halt die Industrie verlassen. Krasse Sache so am Ende des Jahres nochmal. Können wir vielleicht erklären, warum BioWare jetzt an Command & Conquer arbeitet. Richtig. Nachdem die weggegangen sind und gesagt, ach scheiß drauf, jetzt können wir auch den ganzen Rest über Bord schmeißen. Strategiespiele. Yay. Ja, vielleicht ist es tatsächlich so die Erklärung dafür. Ja, noch ein paar mehr traurige Nachrichten eigentlich. So ein bisschen. Ja, THQ ist kurz oder, ja, weiß nicht, ich habe ja die letzte Woche keine Erinnerung mehr gehabt. Ich weiß, ob sie mittlerweile insolvent oder bankrott sind oder nicht. Jedenfalls sind sie... Es sieht zumindest danach aus. Es sieht nicht gut aus, auf jeden Fall. Sieht definitiv gut aus für THQ. Ja. Keine Ahnung. Es ist jetzt auch nicht so eine von diesen Firmen, mit der ich irgendwie persönlich jetzt Erfahrungen, Emotionen oder Herzblut verbinde. Aber es ist halt einfach ein sehr großer Laden und die haben mir durchaus auch einige Spiele geliefert. Das ist ja so ein bisschen wie damals als Atari dann. Richtig, so ein bisschen wie als Atari. Es ist halt einer von diesen großen alten Man Herren kennt sie auf jeden Fall. Ja, definitiv. Also ich meine, die sind auch schon mega lang dabei gewesen, haben mir und uns auch garantiert sehr viele schöne Videospielmomente beschert. Ist immer irgendwie traurig, wenn so jemand quasi verschwindet. Ist natürlich auch klar, es war Missmanagement, es sind so viele Dinge schiefgelaufen, die das verhindern können. Man kann jetzt nicht irgendwie sagen, sie sind Opfer irgendwie einer modernen Industrie oder sowas geworden. Ich habe Geschichte über den Chef von THQ gelesen. Also als es dann auch weiß nicht, viele Sachen ging, von wegen Einhaltung von Deadlines und so weiter. Also da ist einiges schiefgelaufen. Ja, definitiv. Und das ist halt, wie gesagt, auch damit quasi ein bisschen selbstverschuldet. Nichtsdestotrotz für uns als Spieler, die da sowieso nicht so drin stecken, super schade auf jeden Fall. Nichts, was man ja irgendwie wirklich irgendeinem Studio, irgendeinem Publisher, irgendwem überhaupt wünscht. Und definitiv ein Verlust so für die Industrie. Mal abwarten, was letztendlich daraus wird, was mit den Franchises wird, was mit THQ an sich wird. Wie gesagt, es ist noch nicht komplett durch die ganze Sache, aber es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Das stimmt definitiv. Um aber 2012 noch einmal mit einer schönen Nachricht zu beenden quasi oder mit etwas, was uns alle, glaube ich, alle sehr gefreut hat. Naja. Geht in, ja, dich vielleicht hat es nicht so interessiert, ich gebe es zu, aber mich auf jeden Fall und den Rest der Welt. GTA 5 war schon lange angekündigt und dann kam dieser eine Trailer raus, der erste. Und plötzlich war GTA 5 wieder in aller Munde irgendwie. Alle haben nur noch über GTA 5 geredet, völlig zu Recht auch. Ich bin auch, keine Ahnung, super gehypt. Ich habe lange gebraucht, um GTA 4 endlich zu spielen, was nicht an mir persönlich lag, sondern daran, dass Rockstar die Portierung so versaut hat, dass die Hälfte der PCs es nicht abspielen konnte und ich, der immer ATI-Karten drin hatte, sowieso ein Glücksspiel hatte. Endlich kann ich spielen, es läuft ganz wunderbar, ich bin mehr als begeistert und ich bin super gespannt auf GTA 5 auf jeden Fall. Ja, da lacht der Consolero halt über den PC-Spieler, obwohl mich das Spiel überhaupt nicht interessiert, aber ja, bei GTA ist immer so eine Sache, da fühle ich mich wirklich wie der einzige Mann, ja, Videospieler auf der Welt, den das völlig kalt lässt, ungefähr. Ja, ich weiß ja auch gar nicht, warum. Das liegt am Setting, glaube ich. Diesen Gangster-Hip-Hop-Style einfach. Ja, das war doch nur San Andreas. Die anderen waren doch keine Gangster-Hip-Hop-Sachen, sondern normale Gangster. Mafia und... Ich weiß nicht. Mafia und Drogenhalle und Mafia. Das hat mich irgendwie nicht mehr vom Rock gerissen, aber deswegen heißen wir auch Uncommon Taste. Wir müssen uns auch nicht in allem einig sein und wir... Vor allem müssen wir auch nicht immer den gleichen Geschmack haben. Was heißt nicht nur einig? Ich bin mir wahrscheinlich mit der restlichen 99% der Videospielwelt nicht einig. GTA 5 natürlich, riesiger Name, keine Frage. Hat auch wahrscheinlich, was heißt zu Recht, also zu Recht in der Hinsicht, dass es wahrscheinlich wirklich das Most Anticipated Game 2013 ist. Ja, definitiv. Für mich nicht, aber darüber wollen wir jetzt nicht länger reden. Ja, es ist auf jeden Fall nochmal so ein großes Ding für 2013 und vor allem... Wobei man sich natürlich erstmal fragen muss, ob es 2013 auch noch für den PC erscheint. Ja, gut, ist ja immer so eine Sache. Es kann ja auch mal so ein Jahr dauern und im Normalfall, also es kann ja auch mal so passieren, wie zum Beispiel Red Dead Redemption, dass es einfach gar nicht rauskommt, obwohl alle. Ich glaube, dann würde ich in dein Zimmer gehen und einfach laut erstmal ha ha ha ha sagen und wieder rausgehen. Ja, fantastisch, dann komme ich zu dir rüber und schmeiß deine Konsolen aus dem Fenster. Ja, wie willst du dann GTA 5 spielen, wenn du meine Konsolen aus dem Fenster schmeißt? Weiß ich auch noch nicht so genau. Irgendwie aber geschieht da auf jeden Fall was. Ja, keine Ahnung. Also sind wir mal gespannt, wie es letztendlich läuft. Ich bin auf jeden Fall auch einer von denen, die gehypt sind. GTA 5 wird bestimmt geil. Und ja, dann würde ich sagen, schließen wir 2012 nochmal ab, bevor wir mit GTA 5 ja auch gut als, ja, als Brücke in 2013 gehen, um zu gucken, was wir machen. Ja, zumindest den offiziellen Teil. Also, ich weiß nicht, ich würde dich ja eigentlich noch gerne fragen, was war denn für dich so dein Spiel? Also, wie war dein Spielejahr 2012? Jetzt mal unabhängig von Spielen, die rausgekommen sind und von den großen Sachen, ja. Keine Ahnung. Ich muss sagen, eigentlich war es recht erfolgreich so. Also ich habe am Anfang des Jahres noch recht lange mit Skyrim zu tun gehabt und einfach, weil ich damit auch nebenher immer gearbeitet und gespielt und gebaut habe und so. Spätestens als der Workshop draußen war, habe ich da nochmal super viel Zeit investiert. Von daher habe ich, Skyrim hat mich echt das Jahr über noch verfolgt und entsprechend sind meine ganzen Spiele alle nach hinten gerückt. Irgendwie, wie gesagt, ich habe Mass Effect 3 letztens erst gespielt, Diablo 3 habe ich gerade erst angefangen. Dark Souls bin ich immer noch nicht so mit durch, wie ich es gern wäre. Und das Einzige, was ich wirklich irgendwie ja richtig durchgezockt habe, war Kings of Amalur und jetzt Borderlands 2 steht immer noch hoch auf der Liste. Ansonsten war das Videospiel ja für mich eigentlich echt ziemlich cool. Also ich muss sagen, ich habe von 2012 nicht viel erwartet, videospielmäßig, weil zwar einige Titel angekündigt waren, die mich interessiert haben, aber ich war wenig gehypt. Und im Nachhinein muss ich sagen, es war ein sehr, sehr geiles Spiel, ja. Also mit neuen Erfahrungen, wie zum Beispiel Dark Souls, dass ich irgendwie, das mich völlig weggehauen hat, mit Kings of Amalur, was irgendwie ein trauriges Ende nahm, aber trotzdem eine sehr coole Erfahrung war. Und auch mit so Sachen, auf die ich lange gewartet habe, wie zum Beispiel Mass Effect 3, wie Borderlands 2. Große, geile Sachen auf jeden Fall. Also mir hat es richtig gut gefallen. Ein ganz ausgezeichnetes Jahr. Wie war es bei dir? Also ich meine, gut, klar, ich weiß ja schon, du hast ja nicht so ganz wahnsinnig viel mitgekriegt und Belgien hat ja nochmal reingerissen. Also es ist nicht so, dass ich wenig gespielt habe. Ich habe nur wenig Aktuelles gespielt, weil, ja, wie auch du gesagt hast, Skyrim hat halt, ja, so ein bisschen die Planung von mir ein bisschen zerhauen, weil man dann doch irgendwie mehr Zeit damit verbracht hat, als man das irgendwie wollte, auch wenn man es hätte vielleicht erwarten können. Und dazu kommt natürlich noch Uni und so weiter. Also ich hatte leider relativ wenig Zeit und habe dann dementsprechend dann auch eher die Zeit damit verbracht, dann auch alte Spiele nachzuholen, die dann halt aufgrund von Skyrim oder anderen Spielen halt in den Hintergrund gerückt sind. So war mein Spielejahr 2012 eigentlich doch recht interessant, weil, also jetzt außer Skyrim, was ich noch gespielt habe, ist unter anderem Uncharted 3. Mhm. Ist natürlich, Uncharted 3 ist natürlich 2011 erschienen, aber ich kam erst 2012 mit zu spielen und Uncharted 3 war einfach fantastisch. Jetzt die Frage, war es fantastisch als Uncharted 2, das weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall fantastisch. Das ist eine der besten 11 Stunden, die ich dieses Jahr verbracht habe. Definitiv. Was ich noch gespielt habe, ist zum Beispiel Tales of Graces F. Ja. Das ist wirklich vielleicht das einzige Spiel 2012, was ich mehr oder weniger, wo ich so gehypt war und wo ich so Bock drauf hatte, dieses Spiel zu spielen, dass ich es mir wirklich sofort zum Launch gekauft habe. Dann auch Uni-Hub ein bisschen schleifen lassen, glaube ich. Oder auch alle anderen Hobbys irgendwie stehen und liegen gelassen habe, um Tales of Graces F zu spielen. Fantastisch JRPG, schon lange nicht mehr so ein tolles JRPG gespielt. Und ansonsten, was ich dieses irgendwie viel gemacht habe, ist auch irgendwie, ja, ich habe mit Merlin auch Lara Croft Guardian of Light gespielt zum Beispiel, was ja auch schon älter ist, aber also ich habe das ganze Jahr eigentlich gut gespielt, aber vielleicht nicht so viel, wie ich wollte, aber halt vor allem ältere Titel. Und im Nachhinein ist es jetzt auch gar nicht so schlimm, weil wenn ich jetzt die 2012er Liste durchgehe, es gibt schon noch Spiele, die ich spielen will, aber jetzt auch nicht so viele. Also stehen noch ein paar an, die auf jeden Fall nach Belgien gezockt werden. Ich habe jetzt auch an Weihnachten noch ein bisschen nachholen können. Ich habe Bastion jetzt endlich mal durchgezockt, Walking Dead angefangen. Klar, ich werde wahrscheinlich auch, ich vermisse auch ein bisschen FIFA, muss ich sagen, werde ich auch mal irgendwie reinhauen müssen, aber ja, ansonsten glaube ich nicht, dass ich jetzt definitiv unfassbar viel verpasst habe, ich habe auf jeden Fall noch eine sehr lange Plan-to-Play-Liste, aber an sich generell, jetzt bis auf dieses halbe Jahr Intervall in Belgien, habe ich doch ganz viel und ganz gut gespielt, glaube ich. Ja, definitiv. Aber, ja, es könnte noch besser sein. Es könnte immer mehr sein. Genau. Das hatte ich dieses Jahr ausnahmsweise echt das Gefühl überhaupt gar nicht. Ich hatte echt das Gefühl, ich habe alles so gespielt, wie es, also wie gesagt, ich musste ein paar Sachen nach hinten verschieben, aber ich hatte nie das Gefühl, jetzt bin ich jetzt mal irgendwie ein paar Wochen gar nicht zum Spielen gekommen, hatte irgendwie, war dann, ne, so, hatte mal wieder richtig Bock, was zu zocken oder so. Ich hatte eigentlich immer zwischendurch irgendwie immer gut was zu spielen, immer dann, wenn ich Lust hatte, hatte ich auch was zu tun quasi. Und entsprechend hat das auch echt, ja, war ein sehr, sehr gutes Jahr 2012 definitiv. Und es steht für 2013 ja auch noch irgendwie einiges an. Wir werden nachher ganz am Ende nochmal so unsere, ja, guten Vorsätze fürs neue Jahr machen so ungefähr und dann werden wir nochmal sagen, was für uns ansteht und was vor allem auch für den Podcast ansteht. Erstmal vielleicht noch, ja, 2013, was erwartet uns so ein bisschen? Also 2013 sieht absolut heiß aus. Ja, also wer was. Und das ist nicht mal eine Übertreibung. Also wenn ich mir das anschaue, da kann ich es gar nicht mehr erwarten, nach Deutschland zurückzukehren. Es ist wirklich krass. Also um es jetzt mal nur so grob zusammenzufassen: Release-Kalender für den Anfang des nächsten Jahres. Januar kommt das neue Devil May Cry. Es kommt Ni No Kuni. Im Februar kommt Dead Space 3, Crysis 3, Metal Gear Rising: Revengeance. Im März kommt Tomb Raider, dann kommt noch God of War Ascension und Bioshock Infinite und im Mai The Last of Us. Das ist jetzt schon für den Anfang des Jahres ewig viel, was super interessant wird. Und vor allem hier ein paar Titel, die für viele auch noch interessant werden könnten, noch gar nicht genannt. Also auch Gears of War Judgment kommt zum Beispiel. StarCraft 2 Hordes of the Swarm für die Leute, die die Kampagne weiterspielen wollen. Also super viel einfach. Super viel kommt. Es kommt auch noch viel, was noch irgendwie keinen Veröffentlichungstermin hat, aber was für 2013 angekündigt ist, was vermutlich kommt. Beyond Two Souls, das ist so, ne, viele werden das garantiert super doll erwarten. Das neue Projekt von Heavy Rain-Machern, Elder Scrolls Online, ja, werde ich gleich garantiert noch was zu sagen, auch wenn es nicht unbedingt das Beste ist, aber ich werde es auf jeden Fall spannend. Ja, GTA 5, Pikmin 3, Watch Dogs, also es wird einfach ewig viel geben 2013, was echt noch spannend wird. Mehr als dieses Jahr, habe ich das Gefühl. Also ich habe jetzt schon das Gefühl, dass 2013 besser wird als 2012. Und ja, also wenn ich mir das anschaue, ich meine, Devil May Cry zum Beispiel, ja, ich mag den neuen Dante auch nicht. Aber ich habe mir jetzt wirklich sehr viele Previews durchgelesen und auch Vorschau-Sachen angeguckt. Und ich muss sagen, es scheint, jetzt mal ganz unabhängig vom Design, ich glaube, das Spiel kann verdammt viel Spaß machen. Und ja, viele Sachen, und die Previews sind auch durchwegs positiv, deswegen bin ich jetzt auch, will ich mir überlegen, es mir zeitnah zum Launch zu holen. Ni No Kuni, eines momentan vielleicht das meist erwarteste JRPG, das irgendwie, ja, kommt. Allein aufgrund der Tatsache, dass es halt Studio Ghibli ist. Ja. Ghibli plus Level 5, das kann eigentlich gar nicht schief gehen. Ich bin da noch ein bisschen reserviert, weil das Kampfsystem vielleicht ein bisschen langweilig aus. Also was ist langweilig, aber ich, der extrem schnelle und für manche viel zu hektische und unübersichtliche Kampfsysteme mag. für den sieht das halt absolut, ja, langsam aus und irgendwie, na, nicht so spaßig, aber ich bin trotzdem gespannt drauf. Und dann natürlich Tomb Raider. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo, glaube ich, fast die ganze Videospielindustrie und die ganze Videospielszene drauf gehypt sind. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es ganz kontrovers werden kann, weil schon jetzt sehr viele Sachen kontrovers diskutiert werden. Lara Croft, die immer rumstöhnt und weil sie verletzt. Ja, das war ja noch so ein Aufreden, den ich überhaupt nicht verstanden habe. Also dieses Ganze mit diesem, ich meine, klar, es war vielleicht ein bisschen grenzwertig, aber das ganze Spiel sieht halt bisschen realistischer, ein bisschen dreckiger, ein bisschen brutaler aus. Das passt komplett zum Design, ja, und ich fand es jetzt nicht so spektakulär. Ehrlich, klar, war wieder ein Aufschrei in den USA und ganz ehrlich, da brauchst du ja nur irgendwie mit so das Wort Sex fallen lassen und schon hast du 15 Leute irgendwie, die diskutieren. Aber ja, keine Ahnung. Trotzdem, auf jeden Fall, ja, Tomb Raider bin ich auch mega gespannt drauf. Und dann natürlich Dead Space 3, wo wir gerade vorhin bei Coop waren. Dead Space 3 wird ja Coop haben. Und da haben sich so viele Leute aufgeregt, weil sie gesagt haben, oh mein Gott, zusammengruseln ist gar nicht so gruselig wie alleine. Womit sie wahrscheinlich recht haben, aber ja, ich muss ehrlich sagen, die einzige Chance, das Spiel zu spielen. Ich geb's zu, Dead Space 1 hat mich echt fertig gemacht. Im Coop würde ich vielleicht sogar eher spielen. Das gebe ich eindeutig zu. Ja. Kannst du mal verstehen, dass Leute, die sich gerne gruseln, das nicht gut finden. Andererseits, niemand zwingt sie im Coop zu spielen, glaube ich. Ja, natürlich. Ich bin auch irgendwie so jemand, Coop finde ich grundlegend immer gut. Ich habe die anderen beiden Dead Space-Teile auch nicht gespielt. Was mir super viel Spaß gemacht hat, war diese kleine Graphic Novel, die es am Anfang gab, zur Vorgeschichte von Dead Space und so einem Kram. Es hat mich alles interessiert, aber ich bin auch so jemand, ich wusste ganz genau, dass ich wahrscheinlich nicht mit, also mir macht es dann irgendwann keinen Spaß mehr, wenn ich mich zu viel erschrecke. Und ich bin auch so, ich gebe es öffentlich hier im Internet gerade zu, dümmster Move ever, dass ich anscheinend der Sicht weicher bin, aber ich stehe dazu. Aha, Merli, das war ich ja. Ja, ganz schrecklich. Aber ich weiß auch nicht, mich hat es auch nie so richtig irgendwie ja interessiert dadurch. Jetzt mit Coop, vielleicht wird es mich auch interessieren so. Ich weiß gar nicht, Devil May Cry ist ja schwierig, wird für mich wahrscheinlich eh nicht relevant sein, Ni No Kuni genau dasselbe. Ich bin gespannt drauf, einfach als Spieler es zu sehen, richtig spielen will ich es nicht. Was für mich, glaube ich, am interessantesten neben Tomb Raider noch ist für nächstes Jahr, ist definitiv Bioshock Infinite. Das ist so eine Sache, Bioshock hat mir, die ganze Franchise bislang hat mir gut gefallen. Infinite sieht unendlich cool aus, also ich finde vom Preview-Material aus ist das so eins meiner, ja, meist erwarteten Spiele nächstes Jahr. Und da bin ich definitiv super gespannt drauf und definitiv auch, obwohl es eins der Spiele ist, das ich wahrscheinlich gar nicht irgendwie so richtig spielen kann, wie ich spielen wollte, The Last of Us. Das ist echt, das hat mich bislang auch, das ist die erste Präsentation, die ganzen Trailer sehen extrem atmosphärisch aus. Super toll. Alles, was ich bislang davon gehört habe, was die Entwickler damit vorhaben, einige Entscheidungen, die sie getroffen und erklärt haben, haben wir auch schon drüber geredet mit Coop. Mega cool. Also einfach wirklich ein richtig, richtig cooles Spiel. Ich bin super gespannt drauf. Ich glaube, The Last of Us ist momentan wirklich mein ja, Most Wanted Number One. Ja. Ich glaube, von Naughty Dog, da kann man auch sagen, ich setze extrem hohe Erwartungen dieses Spiel und ich, wenn es einer erfüllen kann, dann Naughty Dog. Also das, was sie diese Generation bisher gebracht haben, war alles erste Sahne, also absolut klasse Unterhaltung, und von The Last of Us erwarte ich ehrlich gesagt auch gar nichts Geringeres und ich glaube, sie können es auch delivern am Ende. Also bislang sieht es danach aus, ob sie es genau hinkriegen. Und was mich auch noch so ein bisschen interessiert, ist halt auch von den genannten schon God of War Ascension, weil klar, God of War spielt sich halt wie God of War, aber es wird zum ersten Mal Multiplayer haben und ich bin sehr gespannt, wie Santa Monica diesen Multiplayer einführt. Ganz ehrlich, bei sowas bin ich immer von pauschal so skeptisch, weil das meistens so ist, eine richtig gute Solo-Erfahrung, wenn sie da einen Multiplayer ranbauen, ist der meistens wegwerfend. Also nicht wegwerfend, aber der ist zum Wegwerfen. Also meistens ist das so ein nett angebaute, nicht gestrichene, wackelige Hütte, wobei man sagen muss, zum Beispiel Uncharted 2, als sie damals gesagt haben, Uncharted Ghost Multiplayer. Aber da habe ich mir das Gefühl, das ist so eine Ausnahme, die Regel bestätigt, die ganzen anderen Spiele, die mir jetzt so einfallen. Aber ich bin bei Santa Monica, bin ich mir eigentlich auch, also sie haben genug Kredit bei mir, dass ich bin zwar schon nicht jetzt unbedingt gehypt davon, aber es ist auf jeden Fall ein Studio, wo ich da Vertrauen habe, dass es funktionieren kann. Okay. Ja, sind wir mal gespannt drauf. God of War ist auch wieder was völlig an mir vorbeigeht irgendwie. Ja, und was für mich halt noch restliche Spiele, ja, Beyond interessiert mich auf jeden Fall, Gears of War Judgment jetzt nicht so sehr, aber wegen dem Coop-Aspekt wahrscheinlich dann doch wiederum. Ja. Wie gesagt, es kann gar nicht genug Coop-Spiele geben. Ja, was natürlich noch irgendwie eine Sache ist, die wir vielleicht noch ansprechen sollten, es gibt ja da noch so ein paar Kandidaten, die 2013 dann vielleicht doch auch nach Ewigkeiten noch rauskommen könnten. Final Fantasy Versus 13 und die unendliche Geschichte. Die unendliche Geschichte 2. Die unendliche Geschichte 2. Ganz ehrlich, bei The Last Guardian bin ich mir mittlerweile fast sicher, dass das nicht kommen wird mehr. Ich bin noch vorsichtig optimistisch, dass es auf jeden Fall noch kommt, aber vorsichtig optimistisch, dass es auf jeden Fall noch kommt. Das zeigt ungefähr, wie ambivalent ich diese Sache. Ich glaube, das liegt einfach darin, ich hoffe einfach unfassbar, dass es kommt. Ich will es auch einfach haben, ja. Es wäre einfach zu schade, wenn dieses Projekt einfach sterben würde. Das wäre, glaube ich, noch schlimmer als StarCraft Ghost damals. Oh ja, StarCraft Ghost war auch so, es gab einige solche Sachen. Aber, und Final Fantasy Versus 13, ich glaube, ich habe auch schon alles dazu gesagt, was es zu sagen gibt. Mich würde es nicht überraschen, wenn es kommen würde. Mich würde es überraschen, wenn es kommen würde. Mich würde es aber nicht überraschen, wenn sie es noch nach, keine Ahnung, 2018 erscheinen lassen auf der PS4. Irgendwie Ende 2014 den nächsten Trailer sehen mit derselben Musik und keinen neuen Spielszenen. Aber ansonsten ja. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Also ganz ehrlich, jetzt so vom ersten Mal rüber gucken, würde ich auch behaupten, fast, es könnte potenziell definitiv noch ein ganz Stück stärkeres und besseres Jahr werden als 2012. Also zurzeit sind echt viele große Sachen irgendwie in den Startlöchern, die mich extrem interessieren, die echt klasse werden könnten. Ganz kurz Elder Scrolls Online. Ich weiß auch, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss was dazu sagen. Ich bin ein Elder Scrolls Fan. Immer schon gewesen. Ich liebe das erste Spiel, das ich quasi zeitnah gespielt habe, war der dritte Teil, habe die anderen beiden Teile nachgeholt, habe den vierten geliebt und ewig lang gespielt, den fünften ebenfalls. Ich liebe das einfach und muss sagen, Elder Scrolls Online bislang, ich bin unendlich enttäuscht. Also wirklich so, ich habe die ersten Sachen darüber gesehen, habe gleich gedacht, oh Mann ey, wie kann man denn aus so einer Franchise ein so 0815 MMO bauen? Ehrlich, also, das sah nicht anders aus als WoW, meiner Meinung nach. Ja, und das ist das Problem daran, ich will doch kein scheiß WoW. Haben wir nicht alle mittlerweile festgestellt, dass wir WoW mit keinem Spiel besiegen werden, das ist wie WoW. Also ich meine, wie lange brauchen wir denn dafür und wie viele Leute müssen denn glorreich scheitern, um festzustellen, dass das nicht läuft? Denkt euch was Neues aus oder lasst es bleiben. Also ich meine, das ist alles noch, ne, Elder Scrolls Online ist noch in der Entwicklung, es kann noch viel passieren, aber so wie es derzeit aussieht, interessiert es mich so gar nicht. Und das macht mich echt was ein bisschen wütend. Ich finde es so schade. Ganz ehrlich, hätten sie Skyrim mit Multiplayer gebaut, wäre ich der Erste gewesen, der das vorgekauft hätte. Skyrim mit Coop, das wäre einfach geil gewesen. So. Ich meine, ganz ehrlich, es wäre schwierig gewesen, nicht ideal dafür die Welt. Aber arbeitet doch bitte daran und macht nicht irgendwie so ein halbgares WoW in Elder Scrolls. Interessiert mich irgendwie echt leider viel zu wenig dafür. Es interessiert mich genug, damit ich auf jeden Fall das verfolgen werde. Und ich habe auch die Hoffnung nicht aufgegeben, aber sowas von dem, was ich gesehen habe, wird es mich jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich nicht umhauen. Und das ist echt schade. Ja, und ich glaube, ein Spiel, was ich auf jeden Fall noch in die Arena werfen muss, ist Tales of Cilia. JRPG-Fans werden wohl wissen, ich bin mittlerweile fast ein größerer Tales-Fan momentan als Final Fantasy-Fan. Tales of Cilia hat fantastische Wertungen gekriegt in Japan, wie ich von vielen Leuten gehört habe, zu Recht. Hat fantastische Verkaufszahlen, ich glaube, das bestverkaufteste Tales seit Ewigkeiten. Und es sieht fantastisch aus, sieht super dynamisch aus wie immer, sie hat die Charaktere. Ich habe zum ersten Mal gesehen und dachte, oh mein Gott, ich glaube, das könnte extrem toll werden. Und ich war so froh, als es herauskam, dass Tales of Cilia im Westen erscheinen wird. Kann es eigentlich kaum erwarten, da endlich loszulegen. Also es gibt noch leider kein definitives Release-Datum. Es wird auf jeden Fall 2013 kommen und ich warte darauf, dass es hoffentlich bald kommt, damit ich loslegen kann. Ja, klingt gut. Ja. Keine Ahnung. Also ich meine, ja, zu Tales kann ich überhaupt gar nichts sagen. Und es ist auch, ja. Dann wird's höchste Zeit, dass wir das ändern. Ja, ich habe mit Tales of Grace F habe ich ja schon viel zugeguckt und fand's ja auch ganz interessant. Ich meine, mit der Story kannst du mich ja jagen. Das ist ja, ja irgendwie. Nee. Aber so ansonsten so, das Kampfsystem fand ich zum Beispiel Tales of Grace F extrem interessant, definitiv. Ach, naja, werde ich mich wahrscheinlich nie so ganz für begeistern können, aber ist auch gut so. Klar. Müssen nicht alles elende JRPG. Aber jetzt haben wir ja nur von Software gesprochen, aber 2013 könnte auch ein sehr interessantes Hardware-Jahr werden. Korrekt. Also ich meine, gut, das ist natürlich so eine Sache, die wahrscheinlich so letztendlich auch wieder das Interessanteste im ganzen Jahr ausmacht, so ähnlich wie die Wii U jetzt. Wir befinden uns halt gerade wirklich wahrscheinlich dieses Jahr im Umbruch, nämlich vielleicht wird jetzt dieses Jahr wirklich die nächste Generation deinen Konsolen eingeläutet. Richtig, wahrscheinlich werden wir Ende, also so wie es aussieht, werden wir Ende des Jahres die neue Xbox kriegen, beziehungsweise wie auch immer Microsoft sie nennen wird, aber vermutlich die neue Xbox. Ich nehme an, ich gehe jetzt stark davon aus, dass Sony seine neue Konsole nicht rausbringen wird dieses Jahr, aber sie werden sie auf jeden Fall ankündigen und garantiert vielleicht auch schon zeigen, auf der E3 zum Beispiel. Das heißt also, es wird die wirkliche neue Hardware-Generation eingeläutet, die neue Konsolengeneration. Und das ist natürlich für mich als Spieler, ich meine Wii U, für mich als PC-Spieler, die Wii U fällt da so ein bisschen raus, die war für mich als PC-Spieler relativ irrelevant, aber was jetzt die neuen großen Konsolen machen werden, an denen sich ja auch der PC orientiert und umgekehrt, das wird für mich echt nochmal spannend werden. Und dann kommt so die Frage wie, ja, was gibt es jetzt neu? Man merkt, Microsoft und auch Sony bauen viel an Peripherie. Das wird so das, ja, der Hardware-Ersatz quasi sein. Wir sind, da haben wir schon oft drüber geredet, ein Stück weit irgendwie an einer gewissen Grenze angekommen. Es ist die Rede von Vierfach HD und solche Sachen, stelle ich zum einen die Frage, ja, weiß ich nicht, brauchen wir das und können wir das, wollen wir das? Keine Ahnung, ich bin der Meinung, dass wir jetzt mittlerweile mit der Auflösung und der Grafik ein Stück weit an eine gewisse Grenze stoßen. Es ist immer noch mehr drin, aber es wird nicht mehr so große Sprünge geben. Es wird nicht mehr dieses PlayStation 2, PlayStation 3 und du siehst Weltenunterschied. Das gibt's jetzt einfach nicht mehr. 3D wird vielleicht nochmal relevanter werden und ich glaube dann wirklich Peripherie. Ich glaube, PS4 und Xbox 720 jetzt mal als Arbeitstitel quasi, werden sich vermutlich dann eher an dem orientieren, was die Wii gemacht hat und zusehen, dass sie einfach mit sowas irgendwie Verkaufszahlen ankurbeln. Richtig, also das ist die spannendste Frage, die ich mir momentan stelle. Es geht ja nicht mehr darum, ob oder selbst nicht ob wann, sondern wie. Ja. Letztendlich ist es halt stellt sich für mich als, sage ich jetzt mal, ein Teil der Core-Gamer halt die Frage, inwieweit wollen sie Sony und Microsoft den Kompromiss eingehen, sowohl Casual-Gamer als auch Core-Gamer einzuschließen. Also ich glaube, oder ich hoffe es zumindest, dass beiden Firmen bewusst ist, dass es deswegen nur noch so gut geklappt hat, diese Generation, weil sie die Core-Gamer hatten, ja, die mehr als 50, also die im Konsolenbereich dafür gesorgt haben, dass beide zusammen mehr als 50% des Marktes ausmachen. Sonst würde der Markt heute oder auch die Verteilung von Spielen, wie also von Core-Games, vielleicht ganz anders aussehen, ja, bezüglich der Wii. Dass sie da auch nicht vergessen, dass das vielleicht eher ihr Markt ist, als zu versuchen, Nintendo komplett in der Casual, im Casual-Bereich Käufer abzulocken. Ja, das ist schon richtig. Also ich habe da jetzt gar nicht so groß Sorge vor, aber du hast natürlich recht, so, das ist trotzdem eine begründete Sache, die ja irgendwie, ja, die sich dann 2013 dann eine Frage die stellen würden, die sie noch klären und klar, Technik, ich möchte jetzt keinen Technik-War aufmachen, vor allem gar nicht mit PCs oder so weiter, aber ich denke halt auch, dass für PC-Spieler es durchaus relevant ist, wie stark die nächste Konsolengeneration ist, vor allem da ja wirklich momentan 90% aller Spiele wirklich Multikonsolen und auf dem PC erscheinen und der PC natürlich, die PC-Version dann meistens, wenn es auf allen erscheint, nicht wirklich besser aussieht. Bis auf Ausnahmen. Ja. Also es ist schon besser, aber sie sieht besser aus als die Konsolenversion, aber sie wenn es exklusiv für PC entwickelt werden würde, würde es noch besser aussehen. Ja, definitiv. Und dementsprechend kann das PC-Spiel eigentlich nur gut tun, wenn die nächsten Konsolen einfach noch stärker werden. Ja, definitiv. Also das ist auch so eine Sache, deswegen interessiert es mich auch und deswegen habe ich es auch gesagt. Also es ist tatsächlich so, für uns als PC-Spieler ist es schon sehr relevant, was der große Bruder quasi macht, weil selbst wenn der PC der kleinere, speziellere und in dem Fall auch stärkere Teilnehmer ist, ist es trotzdem so, dass wir großteilig abhängig davon sind, was für die Konsolen entwickelt wird. Nicht nur an Spielen, sondern auch, was halt eben technisch möglich ist. Das ist für uns automatisch auch fast Grenze. Und es gibt sowas wie Mods und es gibt sowas wie Ausnahmespiele wie zum Beispiel Skyrim, die dann auf dem PC wirklich unendlich schön aussehen, gerade auch durch Mods. Aber es gibt halt einfach auch die Beispiele, die, ja, wo man ganz klipp und klar sieht, die sehen genauso aus wie auf der Konsole, vielleicht minimal besser wegen höherer Auflösung. Oder sogar schlechter, weil es schlecht portiert ist. Ja, richtig. Und wenn es schlecht portiert ist, hast du vielleicht noch Frame-Issues und so ein Kram. Also wir sind einfach von den Konsolen abhängig und von daher wird natürlich auch für uns relevant sein, dadurch, dass der PC jetzt gerade echt so weit voraus ist und dann ja im Zweifelsfall noch weiter voraus sein wird, wenn die nächste Generation kommt, was die, ja, nächste Konsolengeneration letztendlich machen wird. Das wird sich auf jeden Fall so, ja, im Laufe des 2013 denke ich klären. Wir werden dann irgendwann Specs kriegen, wir werden die ersten Bilder kriegen, wir werden dann vielleicht Ende des Jahres auch direkt wirklich einfach live sehen, ja, was quasi die nächste Konsolengeneration ist, und dann, ja, wird sich dann quasi zeigen, wie sich auch für uns als PC-Spieler so einiges entwickelt wird. Also ich kann jetzt auf jeden Fall schon sagen, dass ich super gespannt auf die nächste E3 bin. Ja. Sehr viel gespannter als letzte E3. Ich denke, E3 2013, also meine Erwartungen sind riesig. Ich glaube kaum, dass alle diese Erwartungen eingehalten werden. Also wahrscheinlich werde ich irgendwie doch enttäuscht werden. Aber dieses Jahr rechne ich eigentlich fest damit, dass ich mindestens eine neue Konsole sehe. Ich rechne sogar fast mit zwei. Also ich denke, wenn Microsoft tatsächlich vielleicht schon die Konsole zeigt zu dem Zeitpunkt, dann wird Sony sie zumindest ankündigen. Ich glaube, also, wenn Sony sie nicht zeigt, würde ich mir Sorgen mit Sony machen. Ich glaube, vielleicht müssen sie nicht unbedingt zeigen, aber sie werden sie auf jeden Fall bestätigen und ankündigen und sagen, ich glaube, wenn sie ankündigen, werden sie auch irgendwas zeigen. Sie können ja, eigentlich, stimmt, sie müssen irgendwas zeigen, ja. Eine Ankündigung ist so wie zu sagen, hahaha, es wird kommen. Wir wissen alle, dass es kommen wird. Ja, aber das stimmt schon. Wenn sie dich zeigen, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Ja, das stimmt schon. Bleibt jetzt mal abzuwarten, mal gucken, was irgendwie so passiert. Aber du hast schon recht. Also die E3 wird auf jeden Fall super spannend werden, definitiv. Vor allem auch dann, um zu sehen, ob Microsoft überhaupt die E3 zur Präsentation nutzt oder ob sie nicht tatsächlich. Oder vielleicht schon vorher schon. Wie wir schon, ne, quasi drüber gesprochen haben, tatsächlich vielleicht einfach ein eigenes Event dafür haben werden für den Release quasi und für die ersten Bilder. Abzuwarten auf jeden Fall. 2013 wird definitiv mega spannend. Und ich denke jetzt so zum Abschluss, nachdem wir durch 2012 durch sind und 2013 so ein bisschen eine Vorschau gegeben haben, geteased haben quasi, genau. Ja, sollen wir vielleicht nochmal drüber reden, was wir uns für 2013 vorgenommen haben, so als Person, aber auch vor allem als Podcast so. Es gibt ja durchaus ein paar Sachen, wir haben vor, weiterzumachen. Es macht uns mega viel Spaß. Es ist total unterhaltsam, irgendwie sich hier mal zusammenzusetzen. Und wie gesagt, wir quatschen eh, das ist letztendlich auch egal. Und vor allem, ja, haben wir einfach noch vor, den Podcast ein bisschen zu erweitern. Wir haben definitiv einige Ideen für zusätzliche Inhalte neben dem Podcast, sowohl audiomäßig als auch visuell. Ja. Wir haben definitiv vor, noch ein bisschen mehr quasi zu machen, ein paar mehr Sachen zu arbeiten. Ich denke, da könnt ihr auf jeden Fall noch einiges erwarten. So ganz individuell, keine Ahnung, 2013, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwie zu 2012 groß was ändern möchte. Mein Vorsatz fürs neue Jahr ist auf jeden Fall, noch mehr spielen. Ich glaube, das ist aber der Vorsatz eigentlich für jedes Jahr. Ja. Und vor allem einfach auch irgendwie mich noch mehr damit beschäftigen. Ich weiß auch nicht, wie die Spiele jetzt gerade auch durch den Podcast, aber auch allgemein. Thema, das mich immer begleitet hat, über das ich immer viel nachgedacht und auch viel geredet habe. Auch unabhängig jetzt vom Spielen an sich, sondern auch irgendwie mit dem Medium. Und ich denke, das merkt man vielleicht im Podcast auch so ein bisschen. Und eigentlich habe ich vor, ja, letztendlich noch mehr Zeit zu investieren in das Thema und in das Hobby und einfach noch mehr Gedanken mir zu machen, noch mehr damit zu arbeiten und einfach noch mehr zu tun. Ich glaube, der Podcast wird da vielleicht auch so ein bisschen das Ventil für sein quasi. Also ihr müsst herhalten. Ich glaube, das wird ganz spannend noch. Ich glaube, es gibt schlimmere Sachen, als dafür herzuhalten. Ja, für mich gilt eigentlich dasselbe. Für mich gilt es eigentlich noch viel mehr. Also ich muss ehrlich sagen, mein Vorsatz ist wohl mehr spielen, weniger Uni. das sage ich jetzt so. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil ja, wir wissen natürlich alle, Uni ist ja doch wichtig. Aber ich habe mir wirklich fest vorgenommen, ich muss mehr spielen, aktueller spielen vor allem. Und wenn ich mir die Spielliste da anschaue, also zu weit nach hinten Spiele drängen, ist halt dann auch irgendwann kacke, weil dann ist kein Hype mehr da, keine Motivation mehr, diese Spiele zu spielen, und man hat das Gefühl, man hat irgendwie ein fettes Loch in seinem Backlog. Das würde ich eigentlich gerne verhindern dieses Jahr, deswegen habe ich mir schon feste, ja, was soll ich sagen, ich habe mir schon Spielereihenfolgen, mal schon feste Pläne geschmiedet, wie ich das Spielejahr 2013 als erst angehen werde. Mal schauen, wie lange ich damit durchhalte und wann dann irgendwann dann doch der Uni-Alltag mich wieder einholt und ich dann wieder, ja, 3 Wochen irgendwie hinter Büchern hocke statt vor einer Konsole, aber ich hoffe mal, dass das irgendwie klappt. Auf jeden Fall. Und ich denke, das, was auf jeden Fall vielleicht auch das Erste, was quasi so ansteht, ist vor allem, ne, wir beiden haben ja noch einige kleine, richtig, Baustellen, was Spiel angeht. Und vor allem als Erstes steht an, Lego Herr der Ringe. Oh mein Gott. Wie wir uns da schon drauf gefreut haben. Lego Herr der Ringe. Das wird kann man, es was, ja, Fantastisches geben, als im Coop Lego Herr der Ringe zu spielen? Vermutlich nicht. Wir werden es jetzt ausprobieren. Aber vor allem wird es vor allem für euch auch überhaupt gar nichts Fantastisches geben, weil im Zweifelsfall kriegt ihr davon irgendwie auch ein bisschen was mit. Mal gucken, wie wir das umsetzen können. Aber es wäre natürlich eigentlich ganz lustig und unterhaltsam, denke ich, wenn wir euch auch ein bisschen daran teilhaben lassen. Und vielleicht kann man auch tatsächlich mal ein paar coole Koop-Runden mit den Hörern machen. Da gibt es ja einige Möglichkeiten. Lego Herr der Ringe wird auf jeden Fall ankommen, Tastes, erstes Projekt im Jahr. Und vielleicht sollen wir uns als nächstes noch vornehmen, Battletoads das nächste Level zu erreichen. Ja, richtig, Battletoads irgendwie das Level nach den blöden kleinen Jetskis, das wäre vielleicht auch noch so eine Sache, die man in Angriff nehmen könnte. Da müssen wir wahrscheinlich wirklich mal üben, das tun wir ja leider nicht. Ja, ich meine ganz ehrlich, auswendig üben, wir machen es halt immer so lange, bis wir es fast können und dann geben wir auf, weil es uns so genervt hat nach 3 Stunden, dass wir keinen Bock mehr haben. Oder weil wir einfach müde sind und einfach die Konzentration verlieren. Ja, richtig, das wäre jetzt auch nicht das erste Mal. Aber das ist auch so ein Projekt. Und natürlich Resident Evil 6. Resident 6 wird auf jeden Fall auch noch anstehen für uns beiden. Es gibt noch einiges, was wir noch tun müssen und ganz ehrlich, wenn du mal bei Borderlands 2 angekommen bist, dann können wir zwar leider nicht Cross-Plattform spielen, aber zumindest wird es, glaube ich, auch nochmal so eine sehr lustige Sache irgendwie im Austausch werden. Aber das ist auch, das lohnt sich gleich nochmal irgendwie, ganz ehrlich, Cross-Plattform-Multiplayer, ich weiß, ist schwierig und es funktioniert auch nicht bei allem, aber wie geil wäre das bitteschön. Also ich bin jemand, der das auf jeden Fall, ja, sich für die Zukunft auch nochmal wünscht. 2013 Cross-Plattform-Multiplayer. Cross-Plattform gibt es jetzt ja schon, wenn man jetzt PS3 und Xbox 360, manche Spiele kriegen das ja hin, ja. Aber ich hätte gern PC und Konsole. Selbst da ist es nicht so, wirklich. Funktioniert sich richtig gut, ich weiß, aber ich hätte gerne tatsächlich irgendwie eine Plattform, die das für Konsole und PC erlaubt. Das wäre doch mal was Geiles. Stell dir mal vor, wir beiden könnten Borderlands 2 zusammen spielen. Ist aber dann wieder langweilig, weil du mit der Maus viel schneller bist, als ich mit der... Ja, und deswegen ist es auch viel besser als jetzt, weil dann kann ich dich endlich ohne Probleme fertig machen und habe keinerlei Arbeit damit. Damit gibst du zu, dass du es mich schaffst, mich fertig zu machen. Nein, nein, ich gebe nur zu, dass ich faul bin und nicht so viel Zeit investieren möchte, um dich fertig zu machen. Das mehr gebe ich nicht zu. Fantastisch. So, ich denke, das ist auch ein guter Abschluss. Wir haben jetzt noch lang genug euch irgendwie das Ohr abgekaut. Ich meine... Ja. Wir mussten ja für die letzten 4 Wochen ja irgendwie... Wir mussten ein bisschen wettmachen. Letztendlich habt ihr jetzt quasi fast 2 Podcasts gekriegt. So wie sie es gehört, verdammt nochmal. Ist auch einer ausgefallen, dann muss ich mal nächstes Mal ist ja Jubiläumsdings. Das können wir eigentlich noch länger machen. Ja, nächstes stimmt. Der 10. Das ist das Jubiläum. Da müssen wir mal gucken irgendwie, was da noch irgendwie bei rumkommen könnte. Das wird ja vielleicht auch nochmal ganz interessant. Man munkelt ja, es gäbe noch so geheimes Material. Richtig, man munkelt, es gäbe noch dieses geheime Material von der inoffiziellen ersten Folge, dass man... Vielleicht noch, wenn man sehr wenn man masochistisch sehr, eingestellt ist, veröffentlicht könnte. Man sollte gespannt sein, auf jeden Fall. Bleibt dran, das wird wahrscheinlich noch spannend. Keine Ahnung, mal gucken. Ganz ehrlich, 100 Jahre Uncommon Taste müssen wir quasi feiern. Was wir vorhin beim Jahresrückblick übrigens vergessen haben, dass ja im dritten Quartal 2012... Das Wichtigste überhaupt, stimmt. Ist der einer der wichtigsten da wurde der Videospiel-Podcast geboren, der die Videospielindustrie revolutionieren wird. Richtig, und nachhaltig verändern. Nämlich... Wir. Schade, ich dachte, ich komme gerade noch mit einem geschickten und blöden Namen, der eine gute Witzüberladung gewesen wäre. Naja, gut, okay, stimmt, es sind wir. Wir waren's, ja. Wir ganz, ganz bescheiden. Ganz bescheiden, Anker mit Taste, hat die Welt verändert. Morgen übernehmen wir sie und übermorgen machen wir sie kaputt. Wie sie das gehört, fahren wir sie gegen die Wand. Also, ich würde sagen, das ist auch ein wunderschöner Abschluss für 2012. Ein schönes Willkommen in 2013. Wir beiden freuen uns auf jeden Fall extrem drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Wie immer gilt... Schreibt uns bitte, dass ihr uns hasst. Wir brauchen den Ansporn, um definitiv weitermachen zu können. Die Kanäle kennt ihr alle. Uncommentaste, unsere Website, unsere E-Mail-Adresse uncommentaste@gmail.com. Und ich würde sagen, dann hören wir uns bei der nächsten großen Jubiläumsfolge und quasi im neuen Jahr. Ich meine, gut, das zählt ja eigentlich auch noch nicht mehr. Ja. Ach ja, übrigens, wir hoffen, ihr hattet alle einen guten Rutsch und genau, frohe Weihnachten. Wir hoffen, alle hattet einen guten Rutsch und frohes Weihnachtsfest und freut euch genauso auf das Videospieljahr 2013, wie wir es tun. Vermutlich. Und wie auch Merlin schon gesagt hat, bei Kritik einfach schreiben, Haters gonna hate. Oh, jetzt geht's los. Richtig, wir freuen uns über alles und jeden und sowieso. Genau, und weiß nicht, Merlin und ich werden vielleicht, vielleicht schon ein bisschen spät, aber ein, zwei Bierchen, klappt vielleicht nicht mehr, aber... Schauen wir mal, ich muss morgen in noch in Tübingen holen wir das auf jeden Fall nach, also richtig. Belgisches Bier. Ist schon definitiv empfehlenswert, kann man genau. Sagen. Also, macht es gut, Jungs und Mädels, wir sehen uns im neuen alten Jahr wieder und... beziehungsweise dann, in 2 Wochen wahrscheinlich. Richtig, zum großen Jubiläum, wie sie es gehört. Und wir hoffen, ihr seid gesund, ihr bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Grüße aus Belgien. Grüße aus Belgien, korrekt. Grüße aus Belgien von Mel und John. Also, macht es gut. Ah, fantastisch. So, jetzt gibt's belgisches Bier.